Grüß Gott, grüß Gott. Herzlich willkommen zur 13. Episode des Stammtisches, ein Podcast über Technik, Wirtschaft und Politik. Mit Bier und Empörung. Hinter den Mikros diesmal aus Limburg, der Heimatstadt von Theo Zwanziger, der Kai. Servus. Und in München, dem Regierungssitz von Horst Seehofer, der Johannes. Grüß Gott. Und ich bin der Jens. Jens ist mein Name. Grüß Jens. Euch, liebe Hörer. Ja, fast alle sind auch Fischi genannt. Ja, das ist richtig, ja. Das mit der Anmoderation ist mir auch schon bei der Zettelwirtschaft misslungen, aber das macht ja nichts. Eben. Also du hast immer Probleme mit deinem Namen, oder wie? Da hat es nicht mit dem Namen gehakt, sondern ich weiß gar nicht, ich habe mich halt irgendwie versprochen beim dritten Wort, wie das halt so ist. Ja. Und der Theo kommt aber meiner Meinung nach aus Alten Dietz. Das ist ein Nachbarort von ihm. Aber der ist auf das gleiche Gymnasium gegangen, in dem du dein Abitur gemacht hast. So sieht's aus, ja. Da gab es auch nicht so viele. Ja. Ja. Hast du mal recherchiert? Berühmte Bürger von Limburg oder was? In der Tat. Okay. So ein bisschen Vorbereitung habe ich ja dann doch in diese Episode gesteckt. Der Jonas hat es auch schon gesehen. Und ich habe gesehen, du hast gerade auf Facebook auch nochmal geteilt, Kai. Ja, ja. Genau, ich habe nämlich mir vorgenommen, dass ich mich mal nicht online irgendwie so ein kleines Drehbuch schreibe für die Podcasts, die ich mache und moderiere, sondern das Ganze mal in so einer Mindmap zusammenschraube. Und aus der Mindmap ist dann so eine Mischung aus Rumgekritzel, Mindmap, Ablaufdiagramm und Zyklusdarstellung geworden. Genau, also wer mag, kann das im Internet sich mal anschauen. Und ja, war heute eine ganz gute Ablenkung. Äußerst kreativ. Ja. Also, kann schon was. Ja, kann ich empfehlen. Kann man gut Gedanken formulieren. Problem ist ja, ich habe so eine Krakelschrift. Ich kann ja meistens mal nachher fast meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Ja, ich bin zwar praktisch dazu verdammt, alles mehr oder weniger in den Computer reinzutippen, was so ein bisschen Bestand haben soll. Ja. Ach, das überschätzt man meistens. Ich versuche mich da. Ich habe auch immer so ein, wie heißen denn diese kleinen schwarzen Büchlein, diese Notizbücher, die bekannten? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Moleskine. Moleskine, genau, ja. Und sonst habe ich auch, aber ja, ich glaube, wenn ich da ein halbes Jahr später reinschaue, kann ich ja nicht so viel mit anfangen, was da drin steht, ja. Mhm. Irgendwie auch eine Kunst, irgendwie was prägnant niederzuschreiben. Ja. Ich bewundere da Leute, die das so gut können, ja. Aber das ist nicht so. Das ist keine Kunst, das ist Handwerk, sowas kann man total gut lernen. Ja. Üben. Ich bin da nur nicht diszipliniert genug, glaube ich. Ja, so geht es mir auch. Ja, man schreibt ja auch generell einfach zu wenig mit Hand dafür. Eigentlich solche Sachen macht man selten. Ja, ja, eben. Und man schreibt generell, also ich habe mich. Also ich muss mich dazu zwingen, mehr aufzuschreiben, weil irgendwie, wenn du so, jetzt momentan, wenn du so viele Sachen parallel machst im Job, dann kannst du dich häufig 2 oder 3 Wochen später nicht mehr an die Details erinnern. Und ich bin dazu verdammt, das jetzt ein bisschen besser aufzuschreiben. Ja. Sonst kommst du ins Straucheln, ja. Mhm. Ja, bei uns funktioniert das ganz gut mit dem Projektmanagement-Tool. Da dokumentiert man eigentlich sowieso ständig, was man tut. Ja. Und das ist recht praktisch, weil so bleibt man immer up to date, auch wenn man zwischen den Projekten switcht, kommt man recht gut rein wieder. Also das Aufschreiben ist schon unheimlich wichtig. Ich sage immer, mein Gedächtnis ist meine Inbox, ja. Wenn ich meine Inbox nicht, deshalb versuche ich echt alle wichtigen Sachen irgendwie per E-Mail zu dokumentieren, ja, dass ich das irgendwie festhalte da drin. Mhm. Weil das ist ja mittlerweile relativ einfach über die Suchfunktionalität, dann finde ich da schnell alles wieder und dann weiß ich, okay, das passt schon, ja. Ja, gut. Ui. Jetzt. Das Geräusch des Leute-Buck-Bieres. Moment, ich mach mal jetzt auf. Oh, es explodiert diesmal nicht. Sehr gut. Das ist der letzte Teil unserer belgischen Kraftbiere. Ja. Oh, ja, jetzt trinken wir jetzt schon ein Vierteljahr. Ja, stimmt. Oh, guck dir das mal an. Das ist ja schön. Da kam ja nur Schaum raus. Das ist ordentlich, ja. Ja, ist auch sehr schwarz. Was bitzelt, hat was? Nö. Ah, nö. Doch. Alles, ne? Doch, aber da unten, guck mal, da geht's ganz schön ab. Siehst du das? Mhm. Ist das überhaupt noch haltbar, ja? Ach, ja. Also auf meine Sache, ja, also 4.10.2014, ja. Ja, und ganz ehrlich, also das hat auch ein bisschen erhöhten Alkoholgehalt. Das hält schon eine Zeit. Das war auch immer im Kühlschrank. Da fehlt sich nichts, selbst wenn es drüber wäre. Ja, glücklicherweise trinken wir jetzt diesmal in Anführungszeichen nur 7.5%. Ja. Nachdem es die letzten Male ja über die 10 ging. Genau. Ich das persönlich nicht so lecker fand, sind wir jetzt bei 7.5%. Nachdem wir jetzt mit diesen harten Bieren mal rumgemacht haben, können wir ja doch irgendwie dann uns demnächst mal zu so einem Gin-Podcast oder so. Kommt doch selber raus, ja. Morphen, oder? Ja. Saufen wir nur noch. Gin Tonic oder was? Schnappes. Nee. Metallisch im Kopf nicht aus, ja. Hätte ich nicht Wein. Das ist dann immer Freitag oder Samstagabend. Ja, besser ist es. Habt ihr schon probiert? Nee, nö, ich bin noch mit Einschränken hier. Ich weiß nicht irgendwie. Also der Schaum ist extrem beständig, ja. Der fällt überhaupt nicht ab. Das ist wie. Das ist krasser als ein Weizen, ja. So ist Guinness. Da kannst du einen Löffel reinstellen eigentlich. Aber geil, oder? Ja, ist schön. Und ist echt schwarz. Ich hoffe, ich komme nachher noch ans Bier. Aber es britzelt unten ganz schön raus. Das Geruch. Ja. Kai, du hast doch jetzt immer mit Bierprobierer, hast du mir doch gerade eben erzählt. Ja? Worauf muss man denn jetzt eigentlich achten bei so einem Bier? Ja, Farbe? Also die achten ja zunächst mal, die schenken ein, dann sagen sie erstmal, okay, Färbung oder generell, wie sieht die Flüssigkeit aus? Also ist es ein schön, wenn es ein ungefiltertes ist, sieht es schön trüb aus oder ist es relativ klar? Dann achten sie insbesondere darauf auf den Schaum. Also bleibt der Schaum bestehen? Ist er grobporig? Ist er feinporig? Was für eine Farbe? Gefällt Ihnen die Farbe? Jetzt hatten Sie zum Beispiel, letztens hatten Sie so ein ungefiltertes Bier. Das haben Sie gesehen, das sieht aus wie der Mittelstrahl vom Urin, ja. Also nicht wirklich lecker, ja. Und dann riecht es erstmal dran und dann wird erst probiert, ja. Okay. Also das hier ist außenrum grobporig, innen feinporig, sehr feinporig. Riecht jetzt nicht stark, finde ich. Ich finde auch ein bisschen lakritzig. Mhm, habe ich auch gedacht. Mhm. Aber jetzt nicht, also die anderen rochen schon, meiner Meinung nach. Intensiver, ja, mehr nach Alkohol, fand ich. Sollen wir mal einen Schluck nehmen? Ja, ich schluck. Prost. Prost. Das hat fast was so ein bisschen, also ein bisschen abgeschwächt, so ein bisschen was von Rauchbier. Habt ihr auch den Eindruck, schmeckt so ein bisschen nach Rauch, also nach, nach Holzkohle so ein bisschen. Ja? Ich habe das Gefühl, nachdem jetzt der Jens lakritzig gesagt hat, schmeckt es für mich lakritzig. Lakritz ist jetzt drin, gell? Komm. Ja, das ist so, krieg ich nicht mehr. Also schmeckt für mich lakritzig. Für mich schmeckt es, also schmeckt gut, deutlich besser als die letzten beiden. Ist deutlich besser, deutlich mehr mein Geschmack, ist nicht so süß. Mhm. Und schon ein bisschen rauchig, ja. Oder? Das hat schon so ein bisschen was Rauchiges, ja. Also das werde ich auf jeden Fall leer trinken, glaube ich. Nachdem ich die anderen das letzte Mal nur so halb getrunken habe, werde ich das, glaube ich, trinken. Das ist jetzt auch gar nicht süß. Also ich glaube, die letzten, die alkohollastigen, die waren auch relativ süß. Mhm. Das ist die Kombination aus stark alkoholisch und süß, finde ich ein bisschen schwierig immer. Mhm. Du warst auch nicht so ein Fan von den letzten beiden, oder Joe? Weil die kann man schon mal trinken, aber waren jetzt nicht so die Favorites. Also da habe ich schon deutlich bessere getrunken. Also ich erinnere mich da immer irgendwie an die Augsburger Brauerei Riedeburger. Die haben ja da so unheimlich tolle Ales und sonstige anderen Biere, ja. Die schmecken eigentlich, also habe ich fast noch gar kein schlechtes getrunken. Habt ihr gesehen, der Baumi hat da auf unserer Seite kommentiert. Ach, ja. Das gibt irgendwie so einen Riedelbräu Bierfanclub oder irgendwie sowas. Mhm. Ich mal gucken. Ja. Kai, was hast du denn zum International Beer Day getrunken? Der war am 1. August. Am 1.8. Da habe ich auch getrunken ein Störtebeker Atlantic Pale Ale. Okay, also dein neues Lieblingsbier. Mein aktuelles Lieblingsbier? Aber ich hatte ja eben schon in der Pre-Show angedeutet, ich war das vorletzte Wochenende war ich dienstlich im Baskenland und habe das Wochenende davor da mit ein paar Kollegen verbracht und war dann am Sonntagabend in so einer kleinen, ja, in der Altstadt von San Sebastian unterwegs. Und da gibt es lauter so Pincho-Bars, nennen die das, also so Tapas. Und da war ich in einem mega kleinen Ding, habe ein super, super gutes T-Bone Steak gegessen mit einem leckeren Tomatensalat und habe die ganze Zeit da, die schenken so kleine Biere aus und die haben viel deutsche Biere, lustigerweise. Die hatten vom Fass Spaten. Mhm. Kann man trinken. Okay, dann ist mir auf einmal aufgefallen, hinter dem Tresen, hinter dem Barkeeper oder hinter dem Wirt, standen so drei, vier kleine Fläschchen, Bier 03er Fläschchen. Guck ich so hin, was ist das? Hab ich gesagt, hier, was ist denn das? Dann hat er mir das gegeben, stand drauf, Baskland Brewing Project. Mhm. Ich hab gedacht, Baskland, normale sagen die Basque Country oder was weiß ich, glaube, das Lokale ist eben Basque, ja. Und dann habe ich mir das durchgelesen und zwar ein super, hab dann alle drei Sorten probiert oder alle vier Sorten probiert, aber mein Favorite war das IPA, Opa IPA. Opa. Opa. Opa, das ist so ein baskischer Ausdruck für los geht's, so ja. Auf jetzt, ja, Opa. Mhm. Ja, also A-U-P-A. Und, ja, so ungefähr, also auf baskisch halt. Und mega, mega gutes IPA. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von IPA geworden. Mhm. War ich auch und, und dann habe ich das gegoogelt, dann später am Abend. Und das ist wohl ein Amerikaner, der irgendwann, weiß nicht warum, ins Baskenland ausgewandert ist und hat dann eine kleine, so eine Microbrewery aufgemacht. Ich denke, wenn ich die Chance habe, das nächste Mal ins Baskenland auszuwandern, machst du auch eine Brewery. Nein, wenn ich das nächste Mal vor Ort bin, dann bringe ich mal ein paar Flaschen mit und dann kostet man das mal im Podcast. Mhm. Ja. Mhm. Also ist eine Empfehlung, kann man auch mal online schauen. Die haben eine ganz schöne Webseite. Das heißt Baskland, also B-A-S-Q-U-E und dann Land Brewing Project. Mhm. Einfach mal, ich glaube, man wird es in Deutschland nicht bekommen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ist zu klein, ja. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie international vermarktet wird. Es gibt immer so vereinzelt Online-Shops, die versuchen auch so ganz spezielles Zeug irgendwie so eben zu vertreiben. Müsste man mal gucken. Vielleicht haben die auf ihrer Webseite irgendeinen Link dazu. Ja, wir haben ja schon mal über Bier Deluxe gesprochen, den Online-Versender. Ja. Vielleicht da mal schauen. Ja, ansonsten ist in der Podcasting-Szene in letzter Zeit viel passiert, ne? Ja. Also es gab diesen Artikel auf Spiegel Online, der die Frage gestellt hat, Podcast, die ewige Nische des Internets? Mhm. Für immer Nische, so nannte sich es, gell? Ja, genau. Ich glaube, da hat er schon recht mit. Ja, ich glaube, dass Podcasts nie zum Mainstream werden. Ja, ich glaube, Podcasts sind einfach zu sperrig. Also es ist halt einfach, wenn man sich überlegt, was im Internet bis dato immer Erfolg hatte, ist ja meistens etwas Kurzweiliges oder was schnell konsumiert werden kann. Mhm. Also wenn man sich überlegt, dass YouTube ja damit angefangen hat, dass da irgendwie, oder generell Videos im Internet, das waren ja 30, 40 Sekunden Clips, irgendwelche Banalitäten, ja, weil es einfach kurz und schmerzlos und erst, sag ich mal, heutzutage, wo auch die Datenverbindung schneller ist und generell einfach Video im Internet eine ganz andere Größenordnung hat, ist es ja so, dass da Videos gibt, die länger als 10 Minuten, Viertelstunde sind, ja. Wann ist die Sperre bei YouTube auf oder die Limitierung bei YouTube aufgehoben worden? Das ist doch noch gar nicht so lange her, oder? Früher gab es doch immer die Limitierung auf, glaube ich, 9 Minuten 59 oder irgendwie so. Ja, genau. Als ich 2006 in Amerika war, gab es die. Ja. Also ich würde jetzt auch, wenn ich es schreien müsste, würde ich auch sagen, 2008, 2009 vielleicht sogar später. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Problem der Podcasts, dass es einfach schwierig ist, einen schnellen Einstieg zu finden. Ja. Weil die meisten Podcasts eben, ja, wie unserer, reich Dauer sind. Ja, schnell. Wir haben nicht viel, aber wir haben Länge. Ja. Ja, und es so. Ist ja auch so ein bisschen das Medium, wie Blogs, finde ich auch. Blogs haben irgendwie in gewissen Kreisen ihren Wert, aber sind von einem anderen Bereich der Bevölkerung überhaupt nicht beachtet. Ja. Und es ist halt einfach dadurch, dass es eben so relativ wenig kuratiert wird alles und dass es eigentlich einfach jeder machen kann, ist einfach so ein Riesenangebot da, dass es deswegen ja auch schon allein gar nicht Mainstream werden kann. Weil dieser Mainstream ist ja immer sowas wie, der Mainstream auf YouTube ist ja der Mainstream und nicht irgendwie irgendjemand, der ein Video von seiner Katze reinstellt. Mhm. Aber die Katzenvideos generell sind der Mainstream wiederum. Ja, ja, ja. Also eigentlich ist dieser Aggregator YouTube ist dann der Mainstream. Also müsstest du sagen, iTunes wäre irgendwie vielleicht dann der Mainstream der Podcasts. Aber irgendwie ist das Medium wahrscheinlich zu nerdy irgendwie, dass die Leute sich denken, warum sollte ich jetzt mir da Kopfhörer aufsetzen und da 2 Stunden ein Gelaber anhören? Ich war ja, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in einer der ersten Folgen diskutiert hatten. Generell, wie sind der Jens und ich zu Podcasts gekommen? Wir waren ja relativ früh mit dabei, als das so in Deutschland angefangen hat. Also ich glaube, ich habe angefangen, Podcasts zu hören, irgendwie 2006 oder sowas. Und bin da auch immer dabei geblieben. Die Frage ist halt, ob man heutzutage, wo auch einfach so viele professionelle Medienvertreter, also Fernsehsender, Radiosender, einfach iTunes so überhäufen mit Content, ob man dann überhaupt noch Podcasts wie unseren überhaupt noch findet. Ja? Weil als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, da gab es da halt nur die Amateure bei iTunes. Da war nichts anderes. Ja. Ja. Ich finde das ganz interessant. Also mittlerweile wird ja hier in der deutschen Podcast-Szene von verschiedenen Wellen gesprochen. Also die erste Welle der Podcasts waren sozusagen die Pioniere. Ja, hier Schlaflos in München. Mhm. Was war das erste vom Timo? Film und Ton. Ja, das erste war Kino im Kopf. Kino im Kopf, genau. Das sind so die ersten deutschen produzierten Podcasts gewesen sein, 2005. Und dann kam, glaube ich, mit 2006, sagen sie dann alle, die zweite Welle, also die großen Tech-Podcasts, so Bits und so, glaube ich, ist 2006 gestartet. Mhm. Da hast, glaube ich, du auch angefangen zu hören, Kai. Ich habe schon vorher Schlaflos in München gehört und es gab vor Bits und so, gab es Filme und so. Film und so, genau. Timo zusammen mit der Winnie. Nee, nicht mit der Winnie, das hat später gemacht, sondern mit der, die Schlaflos in München. Ich komme gerade Annik Rubens. Annik Rubens zusammen gemacht. Von der ist letztens meine Freundin interviewt worden. Ui. Ach, guck an. Die Annik Rubens macht nämlich für Bayerischen Rundfunk, oder? Ja, die ist freie Mitarbeiterin, glaube ich, beim Bayerischen Rundfunk, aber die macht auch noch ein Podcasts für die LMU in München, die Uni. Mhm. Ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt. Man vergebe mir. Endstation Forschung oder so. Klingt fies. Nee, also irgendein so ein Abstellgleis. Podcast für die LMU, wo sie eben zu bestimmten Themen Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität interviewt. Genau, und dann redet man gerade aktuell vom Sterben der Podcasts der dritten Welle. Das sind sozusagen die Podcasts, die dann im Sog der zweiten Welle entstanden sind, also Not Safe for Work beispielsweise, was, soweit ich weiß, was Downloadzahlen und vor allen Dingen Hörerbeteiligung angeht, wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Podcast war. Mhm. Ja, und sicher. Ich muss auch sagen, für mich war das, hat Not Safe for Work eine Tür zu einem neuen Medienkonsum für mich eröffnet, weil da hat sich mir nämlich persönlich gezeigt, dass man mit Podcasting auch unglaublich gut Unterhaltung machen kann. Mhm. Also Unterhaltung in dem Sinne von Spaßinhalt, oder was? Genau, also nicht nur rein. Genau. Ja. Also nicht über die neuesten Apple oder sonstigen Tech-Gadgets reden, wie es irgendwie mittlerweile jeder zweite macht. Und auch nicht über irgendwas Hochwissenschaftliches oder Spezialthema. Richtig, genau, sondern einfach nur irgendwie zwei Leute, die gut hinter Mikro sind, die Gefühl für Timing und Geschwindigkeit haben, setzen sich 2, 3, 4 Stunden hin und labern einfach mal Müll. Und das ist lustig und gut und witzig und unterhaltsam. Weißt du jetzt genau, was das Auslösende war? Weil ich bin da eben, was ist in die Agenda gepackt, ich bin ja auch NSFW-Hörer, war jetzt aber ein paar Folgen irgendwie nicht so präsent. Ja. Wurde in der letzten Folge, hast du die schon gehört, wurde das irgendwie thematisiert, warum sie jetzt aufhören? Oder? Ich hab die schon gehört, aber was sie halt im Grunde genommen gesagt haben, ist auch das, was im Blogpost steht, nämlich einfach irgendwie auserzählt und nur ist gut. So. Ja, ich denke auch, dass du halt irgendwie bei einem Konzept über einen längeren Zeitraum halt irgendwann mal dann das Problem hast, dass du dich entweder neu erfinden musst oder irgendwann mal halt keinen Bock mehr hast, weil es irgendwie nicht mehr weitergeht. Was willst du noch tun? Und dann musst du dir halt was einfallen lassen oder du lässt es halt bleiben. Ja. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich bleiben lassen. Ja, ja. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass die, ich meine, man es war auch tatsächlich, älter, es war auch und tatsächlich auch viel, und die tun ja auch sonst viel nebenbei mit anderen Sachen und dann musst du ja auch mal ein Projekt wieder. Nee, stimmt schon. Also letztendlich war das Ding durch. Also die hätten sich schon irgendwie neu erfinden müssen. Mhm. Da hatten sie wahrscheinlich irgendwie beide gerade nicht die Energie und. Ja, erinnert mich so ein bisschen wie an, wenn man Fernsehserien sieht, ja, dann merkst du es doch irgendwie sehr schnell, wenn eine Fernsehserie eigentlich auserzählt wurde, aber wegen guter Quoten einfach neue Staffeln eingekauft werden vom Sender. Ja. Und dann wird's scheiße. Ja. Und dann wird's durchgezogen. Und aber eigentlich macht's keinen Sinn mehr. Mhm. Man hätte einfach, also wie, es gibt halt gute Serien, die halt wirklich von Anfang bis Ende erzählt wurden und dann werden sie wirklich aufgegeben und dann wird auch nicht mehr weitergezogen, obwohl jetzt irgendwie die Einschaltquote passt. Das fand ich ja bei Breaking Bad so geil. Ja. Ja, also da war von vornherein klar, wann Ende ist und das haben die einfach knallhart durchgezogen. Ja, aber so musst du es eigentlich auch tun, weil ansonsten machst du dich halt selber zum Kitsch und dann wirst du eigentlich albern und damit machst du eigentlich deinen ganzen Stand kaputt. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Nische versus Mainstream zurückkommen, weil ich habe mir da echt in letzter Zeit viele Gedanken drüber gemacht. Weil Nische immer so, ich finde Nische ist immer so negativ behaftet. Ja? Wieso? Ich weiß nicht, ich habe schon immer das Gefühl, so, dass von vielen Leuten abgetan wird, ja, das ist ja Nischenthema, ja. Also und zwar egal, in welchem Medium oder um welchen Kontext es geht. Und also ich glaube, dass viele Leute so ein bisschen die Nase rümpfen bei dem Begriff Nische. Und aber eigentlich für die Weiterentwicklung einer kulturellen Strömung ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich immer so einen Rest an Nischenbewusstsein und Nischendasein erhält. Ja, ja, weil was passiert denn eigentlich, wenn du in den Mainstream kommst? Du wirst total durchprogrammiert. Mhm. Ja? Das siehst du ja wunderbar zum Beispiel an, wo sich Fernsehen hinentwickelt hat, wo sich Radio hinentwickelt hat, wo sich Zeitung auch hinentwickelt hat. Oder das Internet auch. Ich meine, das Internet hat ja auch als Nische angefangen. Das ist riesig und wenn du mal guckst, was da alles da ist. Ja. Ich meine, ich glaube, immer noch ein großer Anteil an dem weltweiten Traffic ist nach wie vor illegales Zeug und Porno. Insofern, das ist dann, was halt aus der Nische dann im Mainstream passiert. Ja aber findet ihr nicht, also was ich finde, was die Podcasts auszeichnet, ist, ja, es ist Nische, aber es ist trotzdem irgendwie, es hat eine Präsenz. Also ich finde halt häufig im Internet, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist es so, dass wenn etwas nicht durchschlagenden Erfolg hat, es einfach verschwindet. Das ist natürlich, es kann jetzt natürlich sein, dass es bei mir jetzt subjektiv die Wahrnehmung so ist, weil ich eben Teil der Podcast-Community bin, wenn man das mal so nennen will, ja, und deshalb das nicht als verschwunden wahrnehme, wohingegen ich vielleicht andere Sachen, die in die Nische abgerückt sind, aber mich nicht interessieren, als existiert nicht mehr wahrnehme. Mhm. Zum Beispiel das ganze Thema Foren, ja, so Community-Foren auf irgendwelchen Webseiten, wo Leute über irgendwas diskutieren. Weil das war mal ganz wichtig, ja. Ja, stimmt. Das war mal der heiße Scheiß, ja. Und das ist für mich ist für mich zumindest kein. Ich nehme es nicht mehr wahr im Internet. Könnte jetzt aber auch sein, dass das total falsch ist, die Wahrnehmung, dass das weiterhin existiert. Was für Foren denn? Ja, zu irgendwelchen Spezialthemen. Ja, aber weißt du noch früher? Also Foren sind früher ja am Arsch des Internets. Ja, früher war das Ding, ja. Mal, ja, am Anfang des Internets, so um die Jahrtausendwende, waren Foren schon ein ganz schönes Ding. Ich war da in einigen, das waren so Gamer-Foren und sonst, da gab es viele Foren. Und die waren schon irgendwie interessant damals. Weil es gab sonst keine, also es gab ja keinen, das war ja der Anfang der sozialen Netzwerke. Das waren die sozialen Netzwerke, Foren. Also für mich hat das Konzept Forum noch nie funktioniert. Okay. Also ja, ganz einfach, weil dort Informationen überhaupt nicht konsistent und nachvollziehbar dargestellt werden. Das war ja auch immer das Problem. Wie bescheuert ist das, ja, dass du irgendwie auf der 37. Seite eines Threads mal irgendwie eine Antwort auf ein Problem gehabt hast, dass jemand auf der ersten Seite des Threads erklärt hat und alle 36 Seiten dazwischen vollkommen irrelevant waren. Ja, das ist ja auch ein Fehler. Das ist ja der Fehler. Aber trotzdem war das Ding, was du genutzt hast. Also ich zumindest. Es hat halt nur keiner in dem Sinne weiterentwickelt. Soziale Netzwerke haben es dann aufgegriffen und haben es verbessert. Und wenn du heute sowas anschaust wie, keine Ahnung, wie heißen denn die Sachen? Es gibt ja noch gewisse Arten von Foren wie Heiseforum. Nee, Stack Overflow oder so. Ja, das machst du halt, da ist es halt dann wieder richtig. Stack Overflow hat es aber auch richtig gemacht. Ja, weil da machst du halt die Antworten, werden halt geratet genau, und dann hast du halt, und dann hast du es halt direkt weit oben. Und dann hast du das Interessante hast du oben und je schlechter die Antworten sind, sind weiter unten. Und das ist schon ein gutes Prinzip. Und da funktioniert Forum an sich immer noch. Ja. Ich, Kai? Ja, das meine ich halt, dass Podcasts irgendwie trotzdem, dass sich für mich irgendwie das Format an sich bewährt hat. Weil ein Podcast, die Technologie und so weiter, die dahinter steht, das ist mir jetzt heute, die ist immer noch die gleiche wie vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, sagen wir mal, als das in Deutschland losging. Es hat sich ja nichts fundamental geändert. Oh. Naja, also gut, weiterhin ziehen wahrscheinlich ein Großteil der Leute, gut, ich denke mal, dass normalerweise hätte eigentlich die Verbreitung von Smartphones die Verbreitung von Podcasts nochmal richtig durch die Decke jagen müssen, meiner Meinung nach, weil es einfach viel einfacher handelbar ist. Mhm. Ja, weil das Problem war ja in der Vergangenheit immer, du musstest irgendwie einen Podcatcher installieren, das war dann meistens iTunes, dann deinen blöden iPod synchronisieren und so, das war ja alles ein Riesenkrampf. Ja? Ja. Und heute hast du entweder spezialisierte Apps oder du nutzt die Podcast-App von Apple und das macht es eigentlich so viel zugänglicher. Ja? Mhm. Aber vom Prinzip, was dahinter steht, das sind immer noch, genau wie das Radio, sitzen Leute zusammen und quatschen ins Mikrofon und stellen es ins Internet. Mhm. Und das funktioniert auch immer noch. Das wird auch immer funktionieren. Ja, und das ist halt ja, ich glaube, das funktioniert nur deswegen, weil eben dieses Medium ganz klar ein Nischenmedium ist. Ja? Also ich glaube, sobald du halt irgendwie in so einen Bereich kommst, wo du so einen Mainstream-Druck hast, dann bist du raus aus solchen Sachen. Ja? Dann werden Amateure verdrängt und dann werden neue Konzepte verdrängt, weil man irgendwie, irgendwie sieht, was funktioniert, ja? was einfach auch Geld bringt und erfolgreich ist oder Fame bringt. So, und dann wird das halt häufig kopiert und das drängt dann sozusagen das bringt dann so einen Druck auf die Experimentierfreudigen. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass, also klar, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir von heute auf morgen irgendwie 50.000 mehr Hörer hätten. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite, das guckt sich halt, du weißt halt, dass die Leute, die zuhören, die hören halt aus sehr intrinsischer Motivation heraus zu. Ja? Weil die irgendwie sagen, das Medium taugt mir, die Leute taugen mir, man hat einen sehr, sehr pseudo-privaten Zugang irgendwie zu den Leuten. Ja, und ich glaube, wenn man halt so Mainstream wird, verliert man das. Mhm. Also ich glaube, jede Musikrichtung, die schon mal diesen Hype erlebt hat, wird dir das erzählen können, dass eigentlich der Hype die Musikrichtung kaputt gemacht hat. Es gibt Musikrichtungen, die erholen sich dadurch davon wieder. So Elektromusik, glaube ich, die hat es relativ gut geschafft, sich wieder zu etablieren und auch wieder Vielfalt und Experimentierfreude zurückzukämpfen. Aber wenn du dir anschaust, was auf dem Höhepunkt des Techno-Booms alles für Scheiße produziert wurde, die dann wirklich erfolgreich war und letztendlich die guten Leute irgendwie verdrängt hat. Ja, das heißt verdrängt hat? Das glaube ich gar nicht. Also wenn wir jetzt das Beispiel der elektronischen Musik nehmen, dann war ja der Hype, das war ja eine Ebene und das waren halt Massenveranstaltungen wie die Love Parade und Nature One und so weiter. Aber das Clubleben, wo die elektronische Musik wirklich stattgefunden hat oder wo der Underground war, das hat ja weiterhin existiert und das ist ja das, was heute auch immer noch existiert. Mhm. Aber ich weiß schon, was du meinst, Jens, ja. Die Podcasts, es ist halt so, man hat halt das Gefühl, zumindest bei den nicht professionellen Podcasts, dass man irgendwie, ja, dass es so eine Community ist. Mhm. Und wenn man dann da sich mit beschäftigt und reinhört und so weiter, dass es irgendwie so ein bisschen was ja von der Gemeinschaft hat. Mhm. Ja, ja, klar. Also wenn man es darauf anlegt, kann man halt unglaublich schnell in diese Podcasting-Community reinwachsen, ja. Und das kann ich auch, also wer da Interesse hat, sehr empfehlen. Weil das echt eine coole Sache ist. Also das ist so dieser Internet-War-Moment, finde ich häufig. Ja? So, du hast irgendwie ein Thema zu einem, oder du hast eine Frage oder irgendwie einen Kommentar zu irgendeinem bestimmten Thema und plötzlich merkst du, dass dann 30, 40, 50 Leute auf deinen Tweet reagieren und hier und da und tralala. Und wir haben zum Beispiel, ich glaube vor 3 oder 4 Tagen war das in Reaktion auf diesen Spiegel-Online-Artikel, der so ein bisschen bemängelt, dass es so wenig Frauen unter Podcastern gibt, hat Nele Heise auf Twitter so eine Umfrage gemacht, welche weiblichen Podcasterinnen kennt ihr denn? Und hat dann aus den Antworten so ein Google-Document mit, ich glaube, mittlerweile fast 100 Einträgen von weiblichen deutschen Podcasterinnen und deren Podcasts erstellt, an dem irgendwie noch fleißig weitergearbeitet wird. Das ist für mich schon so ein Internet-Moment, ja. Mhm. So, du schreist einfach mal rein in den Äther und 100 Antworten prallen zurück und dann hinterher hast du halt so ein kollaborativ irgendwie was gemacht, ob das jetzt irgendwie nachhaltig Effekt hat, sei mal dahingestellt, aber zumindest hast du mal Daten aggregiert. Ja, und prinzipiell fand ich das schon mal extrem spannend, wie schnell da die Community, wenn wir es wieder so nennen wollen, auf diesen Artikel reagiert hat. Ja, das ist doch ganz klar. Ey, ganz ehrlich, wenn da drin gewesen wäre, irgendwie der Stammtisch mit so und so viel 1000 Hörerzahlen, ja, was meinst du, wie ich abgegangen wäre? So, hey, guck mal, wir stehen auf Spiegel Online. Ja, war schon interessant, ja. Ich glaube, aber so schnell kommen wir nicht auf Spiegel Online. Ja, ich glaube, das Interessante ist ja tatsächlich, dass da teilweise Podcasts gefeatured wurden, oder gefeatured nicht wirklich, aber verlinkt wurden, Kai, wenn du dir das so anschaust. Ja, die gar nicht so bekannt sind. Ja, die haben keine weite Verbreitung. Und vor allen Dingen, was ich das Interessante finde, ist, das sind halt schon, also wenn es keine großen Namen in der Podcasting-Szene sind, wie Schlaflos in München oder das Küchenradio, dann sind es halt ausschließlich die Berliner. Ja, ja, ja, das habe ich auch. Ja. Dass der Noobmaster in Feature wurde, das fand ich irgendwie, oder Noobcore, so heißt der. Ja. Ja, aber das ist doch halt einfach von dem Redakteur, der halt seinen Lieblingskram auspackt. Nee, das ist nicht sein Lieblingskram, sondern der Ulle Reismann kennt halt diese Szene. Okay. Ja. Und der wird da wahrscheinlich, ich nehme mal an, irgendwie bei Tim und Konsorten rumgefragt haben, so, was sind denn die Podcasts, die ich verlinken sollte? Ja. Und wenn du dir das so anschaust, also die weniger erfolgreichen, hier Erscheinungsraum und Lila Podcast von der Kada zum Beispiel, ja, die findet halt der Tim total gut, die Katrin Rönnecke. Ja. In trockenen Büchern findet der Holgi wahrscheinlich gut, weil er mit der Alexandra Tobo auch zusammen die Frindheit macht. Stefanie Dahn findet der Holgi auch gut. Hörsuppe, okay, da muss man erwähnen, wenn man von deutschen Podcasts redet. Und hier Fiona mit Noobcore, My Podlove Podcaster Workshop, ist auch diese Berliner CCC-Clique von Tim halt. Ja, ja, ja, ja. Ja. So. Also letztendlich war halt dieser Artikel, sag ich mal, nicht gerade Podcast-bejahend, aber die Leute, die sich das mal anschauen wollen, die wissen jetzt, die haben mal so einen ganz guten Guide an die Hand bekommen. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und was mich wirklich gewundert hat, ist, dass die alle so freimütig ihre Downloadzahlen da so reingeschrieben haben. Ja, aber warum eigentlich? Also was? Nein, natürlich, also du hast natürlich recht, warum eigentlich nicht, ja. Aber ich hatte nicht immer das Gefühl, dass das so ein... Das ist so praktisch wie das Gehalt, oder was darüber spricht. Ja, das hat so ein bisschen das Gefühl, hatte ich. Ja. Gut, ich würde mal sagen, wir belassen es damit mit dem Metathema-Podcast. Ein Podcast, in dem über Podcast geredet wird. Schnarrig. Joe hat eh schon abgeschaltet, ja. Naja, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht in der Szene so drin. Ja. Es gibt halt ein paar Sachen, die höre ich mir ab und zu an, aber ich nicht so ganz regelmäßig. Ich höre Fischis Nebenprojekt öfter mal in der Arbeit und so ein paar andere Sachen. Aber ich recherchiere da jetzt nicht und interessiere mich da nicht so tief rein, dass ich dann so viel Auswahl hätte, weil dann hätte ich auch zu viel und zu viel Content, den kriege ich ja gar nicht mehr abgearbeitet. Ja, bei mir ist das halt tatsächlich so, für mich ist das Hauptnebenbeschäftigung Nummer eins. Ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe und irgendwo nicht zuhören muss, dann höre ich halt Podcasts. Ne? Okay. Also ich habe bestimmt 20 Podcasts, wahrscheinlich 30 im Podcatcher. Gut. Und die kriegst du auch wirklich durch? So. Es kommt drauf an. Also jetzt im Sommer ist ehrlich gesagt so ein bisschen mau in meiner Timeline. Aber so zu so Frühling und Herbst würden viele Leute so relativ kontinuierlich produzieren. Also, keine Ahnung, ja, hier Meta-Ebene Tim mit seinen neuen Podcasts, die der hat. Ich würde sagen, ich glaube, bis auf einen habe ich davon alle abonniert. Der haut schon mal 3-4 pro Woche raus. In einer guten Woche. In einer sehr guten Woche. Ja. So, und dann bist du halt 10 Stunden beschäftigt. Und die hörst du alle? Ja, aber halt nicht so wirklich Vollgas immer dabei, sondern ich habe bei mir in der Arbeit so, wenn ich halt irgendwie im Excel schiebe oder so, habe ich halt auf Kopfhörern im Podcast laufen. Gerade so Laber-Podcasts, ja, so Wir müssen reden zum Beispiel oder. Ja, so wie wir halt jetzt auch machen, ja, wo relativ lockere Rederunden sind, wo du halt auch sagen kannst, ja, das ist halt so wie Radio nebenher laufen lassen. Da hörst du halt mal 2 Minuten hin, dann musst du gerade das aufschnappen. Genau, und ansonsten hast du es halt so als Berieselung im Hinterkopf. So, und so komme ich, würde ich mal sagen, im Schnitt so auf 2 bis 3 Stunden Podcast-Konsum pro Tag. Und damit komme ich eigentlich relativ konstant hin. Genau. So, nichtsdestotrotz will ich jetzt mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar haben sich in den letzten Wochen die Artikel gehäuft, in denen es darum geht, sollte die Deutsche Fußballliga, der DFB und die Fußballvereine für die Kosten, die entstehen für den Schutz von dem Polizeieinsatz bei Fußballspielen, sollten die Vereine dafür aufkommen. Und das Land Bremen macht da so ein bisschen die Vorreiterrolle und sagt, also es kann eigentlich nicht sein, dass insbesondere bei Spielen, wo erhöhtes Polizeiaufkommen angefragt ist, weil dort einfach irgendwie es ein Derby gibt und die Leute besonders aggro sind, dass der Steuerzahler dafür aufkommt und die Vereine keine bis wenige Kosten für die Sicherung ihrer Spielstätten und die Sicherheit ihrer Zuschauer haben. Hinterher ist dann der Innenminister von Nordrhein-Westfalen so ein bisschen, hat er die gleiche Kerbe gehauen und gesagt, naja, also wir könnten uns schon mal überlegen, bei bestimmten Spielen in der kommenden Saison, in den ersten 3 Ligen, wo wir nicht erwarten, dass es Stress gibt, die Polizeipräsenz deutlich runterzufahren, um Kosten zu sparen, um auch einfach mal so eine neue Strategie, so Deeskalationsstrategie zu fahren. Der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga haben da sehr allergisch drauf reagiert. Der DFB hat da gleich der Stadt Bremen ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, ich glaube im November oder so hätte es stattfinden sollen, entzogen. Das findet jetzt in irgendeiner anderen Stadt statt. Der bayerische Innenminister, glaube ich, weiß gar nicht, wer das gerade ist zurzeit, der hat da ganz klar gesagt, also nee, in Bayern wird sowas nicht geben, ja, wir legen Wert auf Sicherheit und Polizeipräsenz und kann ja nicht sein, dass man Angst haben muss um sein Leben, wenn man ins Stadion geht und die Polizei hat ja eine gewisse Aufgabe. Und ich habe mir auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, so wie ist das denn eigentlich? Wie stehe ich eigentlich zu dem Thema? Und es gibt tatsächlich so 2 Seiten einer Medaille, finde ich. Auf der einen Seite kann ich die Argumentation von den Ländern, die Vereine beteiligen wollen, verstehen. Ja, die halt sagen, wenn ihr hier euer Spektakel abfackeln wollt, dann verlangen wir auch in irgendeiner Art und Weise, dass ihr dafür gerade steht und wenn es nur mit Geld ist. Auf der anderen Seite ist dann natürlich schon so, dass ich sagen muss, okay, so öffentliche Sicherheit ist doch eigentlich tatsächlich Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass ich überall hingehen kann, wo ich möchte und dort auch unverletzt mein Dasein fristen kann. Ist richtig. Funktioniert aber zum Beispiel bei S- und U-Bahn auch nicht so. Die haben ihre privaten Sicherheitskräfte. Ob das jetzt zu wenig sind, wie auch immer. Aber da ist es nicht die Polizei, die für die Sicherheit sorgt. Also das ist ein privates Gelände, die Bahn. Da gilt das Hausrecht der Bahn. Und die kümmern sich darum. So ein Fußballstadion ist meistens theoretisch auch privat, weil es entweder dem Verein gehört oder irgendeinem anderen Unternehmen, an dem der Verein beteiligt ist. Und in solchen Gebieten ist ja meistens das Hausrecht dann auch auf der Seite dieser Firma. Und die hat ja dann theoretisch auch die Aufgabe, für die Sicherheit der Leute zu sorgen, die sich auf diesem Gebiet aufhalten, weil sie nämlich auch die Regeln setzen. Die sagen, du darfst kein Bier mitbringen oder du darfst kein eigenes Essen mitbringen, was auch immer. Was Messerklingen nur bis 5 cm. Zum Beispiel, genau. Keine großkalibrigen Waffen und so ein Kram. Also insofern ist es ja theoretisch schon denkbar oder möglich, weil die S-Bahn macht das ja auch. Also ich meine, die machen das sowieso, weil ansonsten wäre ja wahrscheinlich Chaos oder so. Weil die Polizei kann es ja gar nicht leisten, da auch noch ständig überall rumzufahren. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass es, wenn es zu Ausschreitungen rund um einen Fußball kommt, dass es ja meistens gar nicht im Stadion selbst der Fall ist, sondern dass es häufig, sage ich mal, außerhalb des Stadions passiert. Mhm. Also stimmt. Zum Beispiel in der Nähe von Bahnhöfen, S-Bahn-Stationen etc. Ja. Ja gut, da muss natürlich dann, damit hat der Verein wieder noch nichts am Hut, leider, ist halt so. Das ist öffentliches Gebiet oder in dem Fall ist es dann wieder das Problem der Bahn. Und da muss die dann selber drum gucken, dass es läuft irgendwie. Ja, das ist natürlich schwierig dann, wenn die sich bewegen, diese Gruppen, was sie ja tun. Ich habe da mir auch noch keine finale Meinung gebildet. Also prinzipiell sage ich auch, in diesem ganzen Geschäft Fußball, zumindest im erstklassigen und zweitklassigen Fußball, ist es doch so, dass da so viel Geld verdient wird. Ja. Da würde doch eine private Security, das sind doch Peanuts, die da drauf gehen. Ja gut, aber die haben ja gar nicht die Zugriffsrechte. Wie meinst du, die haben gar nicht Zugriffsrechte? Private Security darf dich nicht festhalten. Im Stadion? Die dürfen dich rausschmeißen, aber nicht festhalten. Nee, muss ja auch nicht. Aber sie können dich aus dem Gebiet, wo du dich gerade aufhältst, weil du da störend aufhältst, können sie dich entfernen, wie das die Bahn ja tut, wenn du zum Beispiel schwarz fährst oder was auch immer. Oder Bier säufst. Ja gut, aber also das sind ja andere, das ist ja kein Gewaltmonopol, so wie es die Polizei hat. Nee, ja? Also die Polizei kann ja wirklich hingehen und sagen, Kollege, du, ich habe dich gerade gesehen, wie du hier irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber jetzt, aber das ist ja wohl, also dem Hul ist es doch egal, ob der jetzt ein Polizist sagt, übrigens, ich kann ihn fragen, wie stark du durchgreifen kannst. Nee, aber ich meine, die können theoretisch dasselbe machen, sie können ihn packen und rauswerfen. Letztlich ist es, doch ein Stadion, nichts anderes als ein Club. Und wegen Hausfriedensbruch verklagen. Ja. Also in einem Club hast du doch auch eine private Security, die Leute, wenn sie sich daneben mit dem vor die Tür setzt. Ja. Was anderes ist es ja in dem Fall auch nicht. Nee, das ist eben nochmal, das ist ein großer Unterschied. Wenn der Polizist dich festsetzt, dann kann er das mit entsprechenden Mitteln machen, die angemessen sein müssen. Wenn die private Security dich festsetzt, dann kann sie das nicht machen, wenn sie dich dabei verletzt. Ja, das ist ja das Punkt, Problem, den wir eben, ja, das ist ja das, worüber wir eben gesprochen haben. Das Problem ist ja, reden wir über Gewalt und Gewaltbereitschaft im Stadion, dann ist es für mich so, dass es eigentlich nicht zwangsläufig von der Polizei erfolgen muss. Muss aber so sein, weil die private Security hat nur Ärger am Hals, wo ist denn der Unterschied zu einem normalen Club, in den du rausgehst? Wenn da irgendwelche Besonderen reinkommen? Wenn ich im normalen Club einen Security, wenn der dir eine reinhaut, bei dem Versuch, dich rauszuschmeißen, dann könnte der am nächsten Tag eine begründete Anzeige wegen Körperverletzung bekommen. Ja, wenn der Polizist sagt, ich habe den festgesetzt, der hat sich mir widersetzt und ich habe das Gewaltmonopol, das mir im Rahmen meiner staatlichen Aufgaben übertragen wurde, genutzt, um meine Pflicht zu machen, wird den der Richter freisprechen. Ja, jetzt, das ist schon der klar. Private Security wird so hart nicht durchgreifen können, wie es der Polizist tut. Ja, aber wo ist der Unterschied zwischen Vorteil? Der macht ja so Spieler dann. Also er greift ja trotzdem durch. Also ein Freund von mir, der ist Anwalt und der hat mit Security-Menschen öfter mal zu tun, weil die wirklich ständig verklagt werden. Ja. Also das ist natürlich, manchmal greifen die auch zu hart durch. Das bedeutet, einer war halt besoffen, hat halt eine Tussi blöd angeschaut und dann fliegt er raus, findet er scheiße und deswegen ist er sauer, weil er betrunken ist, ruft er die Bullen. Und deswegen werden die ständig angezeigt. Ja. Da sagt aber auch ein Richter, ja, es ist mir wurscht. Also die haben da überhaupt keine Probleme. Hm. Aber die können, wenn die erfahren sind, dann reagieren die da schon ganz gut. Und wenn einer anfängt drinnen zu randalieren, dann packen die den knallhart, dann wird er auch verletzt, weil er sich nämlich wehrt. Mhm. Und da werden sie eigentlich nie verklagt. Weil der Typ das nicht zum ersten Mal macht meistens und weil das ist eine Art von Klientel, die das tut. Und die verklagen nicht den Türsteher, weil sie sich verletzt fühlen, der hat mich rausgeschmissen, obwohl ich nichts getan habe, sondern die hauen halt dann ab oder kommen später nochmal mit ein paar anderen. Da wird das rüdern. Ja, da wird das anders geklärt oder so. Also da läuft das anders ab. Wegen dem, also von solchen werden die nicht verklagt. Die werden eher wegen harmlosen Sachen verklagt, dass sie rausgeschmissen wurden. Der hat mir den Arm verdreht, aber ich habe doch gar nichts getan. Okay. Solche Albernheiten. Ja. Und das ist eigentlich nur Zeitverschwendung vor Gericht. Okay, Und das ist also dasselbe Problem im Stadion. Und da haben sie ja auch nur Probleme mit Leuten, die das ja, die gehen ja zum Fußball nicht wegen des Fußballwillens, sondern die gehen zum Fußball, um dem anderen zu sagen, übrigens, du bist ein Arschloch, weil du blau bist und ich bin rot oder so. Ja. Und da kann auch die Security reinprügeln, das ist wurscht. Da gibt es, glaube ich, nie Probleme. Ja, weiß ich nicht. Natürlich, weil die ja anfangen werden. Also die werden sich ja nicht passiv verhalten. Und bei solchen Situationen, wo es dann gegenseitig. Ja, stimmt wahrscheinlich schon. Also im Stadion. Kann das eine Security meiner Meinung nach auch leisten? Ist halt die Frage, ob sie das will oder so. Also du willst natürlich eine finden, die das machen kann, die das auch machen wird. Also ich sehe da wirklich keinen großen Unterschied zu einem normalen Club. Das ist ein privates Gelände, in Anführungszeichen, wo eine Institution Hausrecht hat und kann da Hausverbote erteilen und Leute vor die Tür setzen. Aber das Problem ist ja, dass sich ja, wie wir das schon anfangs gesagt haben, häufig die Gewalt gar nicht in der unmittelbaren Umgebung des Stadions abspielt. Da wird es schwierig, ja. Aber also da glaube ich auch, dass die Polizei... Ich fände es einfach eine gute Lösung, hinzugehen und zu sagen, okay, die Vereine, die eine Menge Umsatz scheffeln, eine Menge Gewinn scheffeln, die beteiligen sich einfach irgendwie an den Kosten. Ja. Kann man problemlos machen eigentlich, oder? Also ganz ehrlich, also wenn man mal guckt, zwar, wie exorbitant die Fußballergehälter in den letzten 15 bis 20 Jahren gestiegen sind, ja, dann kann man schon denken, dass da vielleicht der ein oder andere Euro für den Staat, also in dem Fall für die Polizei, übrig bleiben könnte, ja, dass da mehr hingehen können, ohne dass das irgendwie alles der Steuerzahler bleibt. Ich glaube, das wird aber so verrechnungstechnisch extrem schwierig. Also ich glaube, dann würde es eher darauf hinauslaufen, dass eben es nicht durch die Polizei erfolgt, diese Schutzfunktion oder diese Autoritätsfunktion, wie auch immer man das nennen will, sondern dass das eben durch private, weil wie soll das laufen? Dann soll bezahlt Bremen, also der SV Werder Bremen, irgendwie 50.000 Euro pro Spiel an das Land Bremen. Ich weiß nicht, wie das. Ja, also heute geht das. Ja, ja, also theoretisch können wir schon so machen. In der Ebene wird das schon so gemacht. Also gibt's denn eigentlich irgendeine Referenz oder irgendeinen Präzedenzfall, dass für irgendeine andere Geschichte die Polizei für einen Einsatz bezahlt wurde? Also was regelmäßig passiert ist, dass wenn Amtshilfe angefordert wird aus anderen Bundesländern, dass das eben zwischen den Ländern verrechnet wird. Also beispielsweise 1. Mai. Ja, aber das sind ja beides Institutionen. Also ja, aber verrechnen ist verrechnen. Also ja, aber geben die dann, du hast ja dann ja dann, nee, aber du hast ja dann eine GmbH oder was auch immer der Verein dann ist, dann das ist doch schwierig, oder? Wenn oder? Das nicht, ja, weiß ich nicht. Naja, die sind ja irgendwie in dieser DFL. Hier was behaupten und hinterher zu sagen, weiß ich nicht. Nee, wo kommen wir denn da hin? Nee, die sind ja Mitglied in dieser DFL und da gehört halt mit dazu, dass du halt nicht nur einen DFL-Beitrag bezahlst, sondern auch diesen Sicherheitsbeitrag. Und der ist prozentual abhängig von deinem Umsatz und der wird automatisch weitergegeben an einen Topf, der das eben in den Ländern verteilt. Wie auch immer, keine Ahnung. Das Problem ist ja eher an solcher Sache, dass es wie immer bei solchen Solidarsachen ist, wenn du bezahlst, man fühlt sich immer ungerecht behandelt. Weil es sind ja meistens nicht die größeren Vereine, die das Problem darstellen oder wo halt die großen Polizeieinsätze sind, sondern eher bei den kleinen, die eigentlich Dresden zum Beispiel keinen Umsatz machen oder relativ wenig. Ja, zum Beispiel die Vereine aus meiner Heimat, die sind ja auch ganz gut. Nee, aber schau Eintracht mal. Und Offenbach. Aber schau mal, das ist doch ein wunderbarer Anreiz, um zu sagen, Leute, ihr müsst eure Fanarbeit einfach mal verbessern. Ja. Das kostet ja auch Geld. Weil ja, aber es kann doch sie ja nicht leisten. Aber es kann doch nicht sein, dass es halt einfach so spezielle Vereine gibt, wo es irgendwie immer Stress gibt und dann hinterher sich der Verein hinstellen kann und sagt, ja, aber öffentliche Sicherheit ist halt Aufgabe des Staates. Also ich frage mich ja generell, warum gibt es diese Stresskultur bei diesem Sport so? Ich meine, in USA gibt es Baseball, das schaust du dir 5 Stunden lang an, trinkst 3 Bier dazu und frisst 5 Hotdogs. Danach gehst du nach Hause und pennst. Ja, da prügeln sich die Leute nicht, wenn einer verloren hat. Das verstehe ich nicht. Bei Basketball genauso wenig. Die prügeln sich deswegen nicht. Die stehen sogar davor irgendwie bei College, da ist Rivalität groß. Aber die treffen sich davor alle auf dem Parkplatz, grillen zusammen, labern sich blöd an, aber keiner haut dem anderen auf die Fresse. Warum ist das beim Fußball, warum muss das da so sein? Das verstehe ich nicht. In Europa, ja? Warum sind wir da so? Was ist falsch mit uns? Irgendwas machen wir doch da falsch. Ich glaube, dass da halt Fußball, weil es so einen hohen Stellenwert hat, einfach ein Ventil darstellt. Ich glaube, in den USA leben vielleicht die Leute ihre Gewalt anders aus. Ich weiß nicht, da ist auch... Ja. Halt und die können sich halt Waffen kaufen und rumballern. Aber ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich bin mittlerweile auch... Also bis vor 3-4 Monaten hätte ich exakt genau das Gleiche gesagt wie der Johannes. So. Dieses Unverständnis, warum man immer so aggro sein muss beim Fußball. Ich habe jetzt allerdings wirklich vermehrt Stimmen gehört, die für mich recht plausibel behauptet haben, Fußball ist das Ventil, um die ohnehin vorhandene Aggression bei gewissen Leuten in gelenkte Bahnen zu leiten. Ist mir klar, ja. Aber und wo ist es in den USA? Wo wird es da hingelegt? Ja, da ist halt die Aggression nicht, also eher so nicht beim Sport, Kultur, sondern da ist halt mehr die Aggression auf der Straße oder halt in Perversitäten der Gesellschaft. Naja, also ich meine, die Probleme, die sie auf der Straße haben, sind ja fernab von sportlichen Aktivitäten. Aber die Frage ist halt, hat der Fußball oder die Fußballkultur in Europa nicht diese Ablenkungsfunktion? Ja? Also weißt schon, so ein bisschen wirklich dieses Brot- und Spiele-Phänomen. Ja, das ist schon klar. Ich halte die Leute ruhig, indem ich ihnen ein Ventil gebe. Ja, aber eigentlich halten wir sie ja ruhig, weil du hier eigentlich das soziale Netz hast, mit dem es dir zwar nicht super gut geht, aber dir geht es nicht scheiße. Du musst sagen, hast du halt gar nichts. Ja? Wenn dir das Bein abfault, fault dir das Bein ab. Und wenn du nichts zu essen hast, hast du nichts zu essen, keine Wohnung. Und deswegen hast du ja auf der Straße die Unruhen. Und das sind ja keine Leute, die ins Stadion gehen und sich da dann ausleben, sondern die gehen auf wenn die Straße. Wenn sie in Deutschland wären, wäre es wahrscheinlich und, so. Nee, weil die sind ja auf der Straße, um ihr Geld zu verdienen mit Drogen und sonstigen Sachen. Weil die ja irgendwas essen wollen. Aber in Deutschland, ist es schon so. In Deutschland brauchst du das ja nicht machen. Ja. Theoretisch brauchst du es nicht machen. Und deswegen sehe ich das Argument jetzt nicht ganz so stark. Natürlich ist es ein Ventil für viele Leute. Aber warum ist das gerade hier so, dieses Ventil? Das frage ich. Klar, nee, ich glaube, weißt du, warum das da ist? Weil es einfach das Populärste ist. Ich glaube, das ist gar nicht Fußball per se, sondern das ist einfach, das ist, wo sich die größten Massen sammeln, was irgendwie die Menschheit am meisten bewegt. Und dass da einfach sich alles trifft, ja. Mhm. Und deshalb da auch irgendwie so ein, ja, das da ansteht. Das haben wir ja bei der WM gesehen. Es gibt ja nichts auf dieser Erde, was durch alle Gesellschaftsschichten hindurch die Menschheit so bewegt wie Fußball, ja. Und glaube, dass da einfach, ja, dass da einfach das einen ganz großen Teil dazu beiträgt, dass die Leute eben, dass sich da eben auch diese Aggressionen bündeln, ja. Ja, aber ich, also so im britisch-indo-asiatischen Raum ist wahrscheinlich Cricket noch geiler und da schauen nicht, auch nicht so wenig zu, wenn da mal eine Aktion ist. Da passiert auch also du sagst praktisch, irgendwas liegt in der Natur des Fußballs. Nee, das liegt nicht in der Natur des Fußballs, es liegt in der Natur irgendwie von uns Europäern irgendwie. Irgendwo haben wir keine richtigen Ventile irgendwie oder nicht. Wir haben uns irgendwie eine komische Kultur geschaffen. Wobei doch dieses Hooligan oder dieses, wie sagt man denn, Ultra, die Ultras sind ja immer, diese Hardcore-Fans, das gibt es ja genauso auch in Südamerika. Mhm. Ja, da ist das aber genau das Gleiche. Ja, ja, das meine ich ja, genau. Da ist es genauso, geht es genauso ab, da gibt es auch die Kloppe. Mhm. Also ich glaube, das ist nichts, was irgendwie, ist schon sehr fußballspezifisch, aber nicht europaspezifisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich in Japan ist ja Fußball auch ziemlich populär und in Korea, ob sich, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sich davor irgendwie die Hools draußen auf die Fresse hauen, ja. Das ist irgendwie anders, ja. Und das ist auch wirklich eine ganz andere Kultur in Asien, oder? Ja, ja, ja, aber irgendwie haben wir uns eher über die letzten 100 Jahre diese Kultur erschaffen. Also die ist ja auch groß und die ist ja auch irgendwie Anziehungspunkt für junge Leute irgendwie. Ja, ich meine, nicht, ist ja nicht allein die Fußballkultur, sondern so nee, auch die gesamte Gesellschaft. Ja, ja, ja, das meine ich. Ja, okay. Die gesamte Gesellschaft bei uns. Also du hast ja, weiß ich nicht, man sagt ja, also du brauchst ja als gerade als heranwachsender junger Mann brauchst du ja irgendwie Aufgabenventil, wie auch immer, dich als Mann zu präsentieren. Und das hat, also gerade, ja, nee, das hast du doch in so patriarchischen Gesellschaften oft. Ich habe irgendwie, vorher gemacht. Ja, das musst du doch irgendwie beweisen. Muss auch unter Schwanzvergleich. Ja, und offensichtlich geht es bei uns besonders gut oder halt in gewissen Kreisen besonders gut darüber, weil du es anders nicht darstellen kannst. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, Phänomen Fußball. Ich weiß es auch nicht. Die Spiegel-Online-Leser übrigens haben in einer Umfrage teilgenommen und was ich sehr interessant fand, ist, dass knapp 80% zustimmen, dass man weniger Polizei bei Fußballspielen einsetzen sollte. Mhm. Die restlichen haben so ein bisschen Angst, dass das ein bisschen gefährlich ist. Mhm. Ja, Wohnungsmarkt in San Francisco ist unser nächstes Thema. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Das würde mich auch mal interessieren, Kai. Wie sind wir da drauf gekommen oder wie bin ich da drauf gekommen? Letztlich ist es ja so, diese Thematik Wohnungsraum und bezahlbarer Wohnraum, das zieht sich ja irgendwie so ein bisschen wie so ein roter Faden durch unseren Podcast. Ja. Mhm. Das haben wir ja irgendwie mehr oder weniger als Thema in allen unseren Folgen schon mal thematisiert oder zumindest in jeder zweiten Folge immer am Beispiel München. Ja. Ich bin durch Zufall halt, ich habe diese Seite Vox, gibt es ja seit ein paar Monaten, das ist eben ein Startup, was sich so zum Ziel gesetzt hat, eben Nachrichten zu publizieren und dann aber da insbesondere auch die Hintergründe zu erläutern. Das also, wenn du mit, was weiß ich, jetzt zum Beispiel der Gaza-Konflikt, du hast überhaupt keine Ahnung, wer sind denn die Juden, wer sind denn die Palästinenser, dann erklären die dir immer noch so ein bisschen den Background, die holen dich irgendwie ab. Ja? Und die Webseite finde ich ganz gut und dann bin ich eben darüber gestolpert und dann wurde eben auch dieses Phänomen der Preisentwicklung des Wohnungsmarkts in den USA aufgezeigt und dann halt ein Beispiel San Francisco. Und ich fand das irgendwie interessant, weil es irgendwie so in unsere allgemeine Diskussion immer zum Thema Wohnungsmarkt in München gepasst hat. Ja. Mhm. So ist es da reingerutscht. Ja. Mhm. Und die Thesen, die da so aufgezeigt wurden. Ja. Mhm. Habt ihr den Artikel gelesen, oder? Neu. Ich hab ihn gelesen. Und wie fandest du die These, die da aufgestellt wurde? Die These lautete ja, lass mich mal hier ganz kurz. Die These lautet, dass letztlich der Wohnungsmarkt in San Francisco eben überproportional stark nachgefragt ist und extrem die Preise explodiert sind und dass du dort ja ein Vielfaches deines monatlichen Gehaltes aufwenden musst, um dir ein Vielfaches deines Jahresgehalts aufwenden musst, um dort dir eine Wohnung oder ein Haus leisten zu können im Vergleich mit anderen Wohnungsmärkten, zum Beispiel in, was hatten sie hier noch? Las Vegas. Phoenix oder Las Vegas, ja. Mhm. Und die Begründung dafür fand ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen wenig ausgearbeitet. Und zwar sagen die, dass es einfach Regulierung in dieser Bay Area gibt, die ein schnelles Bauen nicht erlaubt. Also es gibt einfach relativ wenig Building Permits, also Baugenehmigungen in diesem Bereich. Ja, beziehungsweise was die sagen, ist ja, die vergleichen praktisch San Francisco in der letzten 20 Jahre mit Detroit der 1920er Jahre, dass die eben sagen, in den 1920er Jahren war Detroit praktisch die Boomtown in den USA durch die Automobilindustrie und dass da extrem die Bevölkerung nach oben geschossen ist und dass es dort so war, dass praktisch dadurch, dass es so eine arbeitsintensive Industrie war, damals noch, die Automobilindustrie, dass natürlich die Bevölkerungsanzahl oder die Einwohneranzahl Detroits extrem nach oben geschnellt ist und dass aber auch drumherum, also die nicht nur die Automobilindustrie eben davon profitiert hat, sondern eben auch, die geben an hier, also Friseure, Dienstleistungen, ja. Dass das extrem gewachsen ist. Und dass das in San Francisco oder in Silicon Valley, also der Gegend da, nicht so richtig funktioniert, weil auch einfach die Bevölkerung die praktisch diese Dienstleistung anbieten könnte, sich gar nicht die, die Häuser und so weiter und die Wohnungen in San Francisco selbst zum Beispiel leisten kann. Ja. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum wir eigentlich dieses Thema Wohnen und bezahlbare Miete so häufig thematisieren. Und ja, es ist halt ein Grund, weil wir irgendwie hier schon davon betroffen sind in München. Und weil es auch einfach viel durch die Medien geistert. Und ich habe ja dann, nachdem du das genannt hattest, Kai, habe ich ja auch nochmal diesen Spiegel Online-Artikel in dem Spiegel Online-Blog. Was kann ich mir eigentlich mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde an Wohnungen in den großen deutschen Großstädten leisten? Ja. Und da kommt im Grunde genommen raus, wenn du Mindestlohnbezieher von 8,50 Euro pro Stunde bist und 40 Stunden die Woche arbeitest und man davon ausgeht, dass eine zumutbare Kaltmiete von kleiner gleich 30% des Nettoeinkommens definiert wird, kannst du eigentlich in Gebieten wie Frankfurt oder München nicht überleben, nicht da kannst du nicht wohnen. Ja. In Berlin, Hamburg musst du halt in die entsprechenden Viertel ziehen, die noch geringe Mietkosten haben. Ja. Naja, jetzt ist es halt so, dass wir hier in München eigentlich, zumindest wenn ich mir den Johannes anschaue und mich anschaue, eigentlich eine relativ gute Wohnsituation haben. Ja. Also so ein Ding ist das gar nicht. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir deine Wohnung in Limburg so anschaue, Kai, kannst du dich ja eigentlich auch nicht gerade beschweren, dass du eine schwierige Wohnsituation hast, oder? Nee, im Gegenteil, ja. Aber ich wohne ja halt auch in der Kleinstadt, ja. Ja, ja. Ja, also ich frage mich nur, warum wir das eigentlich immer thematisieren, ne? Ja, aber also wenn ich mich jetzt so umschaue, wenn man sich überlegt, man hätte gerne noch ein Zimmer mehr, wenn man noch vielleicht ein Kind hätte, also wenn zwei Kinder mal größer sind, und sich dann so umguckt, also man muss dann schon Glück haben, glaube ich, weil also man findet viel, wenn man unheimlich viel Geld ausgibt. Also kaufen ist sowieso fast unmöglich, weil alles ab 70 Quadratmeter kostet schon über 600.000 Euro. Oder? Und das muss man sich mal vorstellen. 70 Quadratmeter, 600.000 Euro. Ich habe letztens, da kann eine Familie drin nicht wohnen, aber wenn du eine Familie hast, kannst du dir das nicht leisten. Ja, ich habe letztens einen Bekannter von mir, der hat mir erzählt, die haben sich ein Haus angeschaut in einem Münchner Randbezirk, 136 Quadratmeter Wohnfläche, ich glaube, relativ kleiner, niedlicher Garten dazu. 80er Jahre gebaut, 750.000 Euro. Kannst mal sehen. Da wird es dann schon schwierig. Also Mieten finde ich... Es ist also so ein bisschen so ein... Fast unmöglich. Ja, so also du kannst kaufen, Ungerechtigkeitsgefühl, was man hat, oder? Ja, meine Kinder müssen da noch weiterblechen, weil ich schaffe das gar nicht bis zur Rente. Ja. Wenn man nebenbei... Also wenn du dir gar nichts mehr gönnst, weiß ich nicht, vielleicht klappt es dann, ja? Also ja. Aber das macht doch auch keinen Spaß. Das Verhältnis von Kaufpreissteigerung zu Mietpreissteigerung wird ja häufig als Indikator für, wie groß ist die Blase auf dem Immobilienmarkt genommen. Und das ist in München und Frankfurt, genau. Und vor allen Dingen in Berlin, glaube ich, ist das Ziel. Berlin ist bestimmt ähnlich, ja. Also ich habe letztens irgendwo mal eine Statistik gelesen, seit 2007 ist in München der Quadratmeterpreis durchschnittlich um 60% angestiegen. Hm. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Hm. Das geht noch. Hm. Aber das ist schon heftig. Also das bedeutet, wenn du damals ein Haus gekauft hast, kannst du es jetzt einfach so abbezahlen, indem du es verkaufst. Also kannst du ja eigentlich schon ein neues kaufen, ein größeres irgendwie. Das ist schon faszinierend, wie stark das gestiegen ist. Und ich weiß immer nicht, woher das so kommt, aber was natürlich auch teilweise, also was ich teilweise immer so ein bisschen bedenklich finde, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen und dagegen kannst du auch nichts tun, das ist die freie Marktwirtschaft. Das macht ja jeder, der ein bisschen Geld übrig hat und gerne sich ein bisschen was gönnt. Der investiert natürlich, investiert in Boomstädte oder wie auch immer oder investiert in einen Zweitwohnsitz, was auch immer, was man sich halt leisten kann. Und Freunde von uns, die wohnen über der Isar gleich drüber, direkt an der Isar noch in einem älteren Haus, aber haben halt noch eine recht gute Miete, die wohnen da schon länger, die steigt natürlich immer an, das ist ja normal, aber es ist noch bezahlbar. Und in derselben Straße ist ein bisschen weiter unten, ist ewig lang ein Haus komplett renoviert worden. Unten ist jetzt ein Orient-Shop drin und auf sämtlichen Klingelschildern sind nur arabische Namen. Okay. Und also die haben es halt, dieses komplette Ding, ich weiß nicht, ob das ein deutscher Investor nur an Araber verkauft hat, weil das ist natürlich geil, das sind tolle Mieter oder tolle Käufer, die sind nie da und die kacken nicht rum wegen dem Scheiß, wenn es mal ein bisschen mehr wird oder ein bisschen teurer ist. Und so wird halt Wohnraum auch teuer und natürlich auch kaputt gemacht, weil du halt Quadratmeter wegnimmst für Menschen, die eigentlich wirklich in der Stadt leben und auch da leben müssen, weil sie dort arbeiten und weil sie dort ihr soziales Umfeld haben. Und sowas gibt's, also das ist jetzt nicht die große Masse, aber du findest schon öfter wieder so Objekte, wo du wirklich siehst, das ist Geld hin. Das ist reiner Prestigebau oder reine Prestigewohnungen, in dem jetzt Leute nicht unbedingt wirklich ihre Zeit verbringen werden, weil sie da wohnen müssen, sondern das ist nur rein für eine Kapitalanlage gedacht. Ja. Und das finde ich eigentlich noch schon ein bisschen schwierig. Ja, also ich meine, das ist halt einfach so ein bisschen dieser Teufelskreis. Ja? Wir haben halt gerade irgendwie Nullzinsen. Das heißt, egal wo du halt dein Geld in klassische Kapitalanlagen reinsteckst, bekommst du halt nichts raus. Ja. Gleichzeitig haben aber viele Leute unglaublich viel Geld. Das muss irgendwo hin. Und zwar weltweit. Und das muss halt einfach irgendwo hin. Ja, sonst wird es immer weniger wert. Ja, ganz ehrlich, wenn es halt nicht irgendwie in anderes Geld umgewandelt wird, ja, dann halt wenigstens in Beton. Bringst du mir auch noch ein Bier mit? Hervorragend. Ich, ja, keine Ahnung. Ich verstehe halt ehrlich gesagt nicht, warum... sich Städte da nicht ein bisschen mehr drum bemühen, um also die Stadt München beispielsweise, die hat dann ein ganz eigenartiges Auftreten. Also die neigt dazu, auf der einen Seite immer zu sagen, ja, wir investieren ja in sozialen Wohnungsbau und bezahlbare Mieten. Auf der anderen Seite verkaufen die halt dann irgendwie 2 Jahre vorher irgendwelche leerstehenden Immobilien an irgendwelche privaten Immobilienmakler, ja, die dann natürlich irgendwie Luxus sanieren und das Ding irgendwie an den meistbietenden Mieter verdickern. Ich glaube einfach, dass das Problem doch ist, dass Städte oder ja, irgendwelche Verwaltungen einfach nicht gut darin sind, sowas zu managen, ja. Und deshalb eigentlich dann sagen, okay, hier, das ist mir alles zu viel Stress, soll mal jemand anderes regulieren und dass denen einfach zu viel Aufwand ist, ja. Das glaube ich nicht, Kai. Das halte ich für so eine typische. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt der Fall ist, aber dass das häufig der Grund ist, warum sie sich damit nicht, warum sie das nicht dauerhaft machen. Man müsste ja eigentlich müsste man irgendwie in jeder Stadt praktisch so eine gemeinnützige GmbH gründen, die eben sozialen Wohnungsbau managt und auch die ganze Verwaltung davon macht. Mhm. Und das irgendwie bezuschussen. Als Stadt oder als Land oder als Bund, ja. Ich glaube, das Problem ist noch viel komplizierter, weil, also natürlich hat die Stadt Interesse daran, möglichst wenig Schulden zu haben, ja, weil das einfach den Spielraum erweitert in Planung und Gestaltung. So, das heißt, wenn wir jetzt uns die Stadt München anschauen, natürlich hat die Interesse daran, gewisse Häuser oder Grundstücke in München möglichst teuer an Investoren zu verkaufen, wenn sie in ihrem Besitz ist, weil die Stadt München hat halt auch noch andere Aufgaben, die sie bewerkstelligen muss. Ja? Irgendwie ja. Schulen renovieren und so weiter und so fort. Ja? So, und wenn ich halt so ein Gebäude Luxus saniere, als Verwerter von einer städtisch gekauften Immobilie, dann sorge ich dafür, dass dort jemand wohnt, der auch noch ein hohes Einkommen hat und dann freut sich natürlich die Stadt darüber, dass da jemand ist, der einigermaßen Geld in der Tasche trägt und vielleicht auch noch einen Teil seines zu versteuernden Einkommens in der Stadt generiert und ja, also das ist so ein bisschen so, die Stadt hat halt irgendwie auch monetäre Anreize, das Ding möglichst teuer zu verkaufen und dass das dann auch möglichst teuer vermietet wird. So, das verstehe ich schon. Nur, das führt halt zu so einer Ghettoisierung, ja. Das führt halt dann irgendwie zu Londoner und Pariser Zuständen. Mhm. Und ich glaube, dass die nachhaltig negativer sind für eine Stadt als die positiven Aspekte dieses, ich verkaufe mal jemanden den Meistbietenden, aber dass es auch unglaublich schwer zu vermitteln ist, den Entscheidungsträgern. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man über nachhaltige Energieerzeugung oder nachhaltige Ernährung oder so nachdenkt oder nachhaltige Landwirtschaft. So, eigentlich weiß es jeder, aber kurzfristigen Incentives sind zu niedrig, um es zu machen. Ja. Richtig, genau. Ja, vor allem halt nicht für die richtigen Leute, weil du musst ja die Leute abholen, die eigentlich davon profitieren, die Möglichkeit dazu haben. Weil, dass wir das wollen, weil wir nichts besitzen, ist ja klar. Aber die Leute, die es besitzen, die haben ja eigentlich kein Interesse daran, weil im ersten Moment haben sie nichts davon. Sie haben eigentlich nur was davon, wenn sie halt den Gewinn maximieren können. Mhm. Und den hätten sie dadurch nicht. Also musst du es anderweitig attraktiv machen. Weiß ich nicht, wie gut es geht. Da muss man sich halt was einfallen lassen. Für mich ist das halt so ein Thema, weil ich das so ungerecht finde irgendwie. Ja, natürlich ist es ungerecht. Aber Ungerechtigkeit hast du halt relativ schnell. Ja. Weil Ungerechtigkeit liegt halt immer im Ermessen des Betrachters. Eigentlich jegliche Steuer, die erhöht wird, ist ungerecht. Du musst mal ganz. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ja, nee, aber also es ist immer irgendwie ungerecht. Ja? Du kriegst es nie gerecht hin. Ja. Insofern ist es halt nicht so einfach. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass unsere Eltern es total einfach hatten und dass die sich easy peasy ihr Haus finanziert haben. Aber heute hat man so das Gefühl, ich schaffe das nicht mal mehr, bis ich in die Kiste hüpfe. Ja. Ja. Weil ich nicht so viel Tilgung im Monat zusammenkriege, ohne dass ich irgendwie mir nebenbei vielleicht nochmal einen Apfel kaufen kann. Ja, zumindest in den Großstädten halt. Ja. Das ist ja das auch, was immer sich mehr herauskristallisiert, dass eben dann für die schlechter Verdienenden irgendwie so die moderne Landflucht einsetzt, ja. Also raus aus der Stadt. Ja, ja. Raus aus der Stadt. Naja, aber also was heißt raus aus der Stadt? Für die schlechter Verdienenden. Nein, aber was heißt raus aus der Stadt? Unter Schleißheim ist ja schon raus aus der Stadt und das ist ja mittlerweile auch schon so teuer. Ja, das sollte noch Speckgürtel. Ja, aber dann hast du überhaupt raus aus der Stadt. Heißt Stunde, anderthalb entfernt. Ja, aber das ist in die strukturschwache Region. Ja, genau. Bei meinen Schwiegereltern in dem Dorf im Münchner Norden, die wohnen neben einem Kindergarten und die Leiterin dieses Kindergartens, ihr wisst, wie viel man als Erzieher auch in Leitungsposition verdient, nämlich fast nichts, die wohnt halt nochmal 30 Minuten oder 20 Minuten vom Speckgürtel Münchens entfernt, also wirklich auf dem Land, um sich das leisten zu können. Mhm. Ja? Ja, aber ich meine, das ist doch bezeichnend irgendwie, ja, wenn das aber alles irgendwie darauf hinaus. Das Interessante ist aber, dass es die Leute trotzdem noch in die Städte zieht. Ja, ja, klar. Also bei meinen Eltern zum Beispiel haben gerade genau das Problem andersrum. Die sind ja jetzt aus München rausgezogen. Mhm. Also nicht nur aus München raus, sondern aus Bayern raus. Die sind nach Nordrhein-Westfalen gezogen, in eine sehr strukturschwache Region, Kreis Höxter. Ich glaube, da ist das Durchschnittsalter 75. Also meine Eltern, die jetzt gerade in Rente gehen, die drücken das noch so ein bisschen gefühlt, ja. die verzweifeln gerade so ein bisschen daran. Die haben halt da ein Doppelhaus hingestellt. In der einen Hälfte wohnen sie, in der anderen Hälfte haben gerade die Mieter gekündigt. Die schaffen es halt jetzt nicht, neue Mieter für die andere Haushälfte zu bekommen, die sie sich selber auch so vorstellen würden. Weil da keiner hin will dann. Da will halt keiner hin, ja. Und also ich meine, ich glaube, in Ostdeutschland, um jetzt mal wieder das Klischee auszupacken, da sieht das halt noch 10-mal schlimmer aus. Ja, ja, ja, ja, deutlich schlimmer. Du siehst ja, wir haben da kam ein Kollege, der kam irgendwie aus Görlitz ursprünglich und beziehungsweise noch im Vorort von Görlitz, da hast du dann irgendwie eine 100 Quadratmeter Wohnung für 150 Euro kalt im Monat bekommen. Da muss ich hin. Aber da will man nicht hin, oder? Wahrscheinlich. Nee, natürlich nicht. Du bist halt arbeitslos da. Ja, weil es halt sonst was ist. Ja, klar. Ja, das ist schon schwierig. Aber es ist schon hart. Also, aber das Problem hat ja nicht nur München, das hast du ja überall. Da habe ich ja irgendwie mal auch so eine Doku gesehen über New York. Da zieht eine Familie, die haben nur ein Kind, die ziehen aus Manhattan raus, weil sie mit ihrem Haushaltseinkommen von $350.000 im Jahr eigentlich sich das nicht leisten können. Eigentlich schaffen sie es nicht. Manhattan zu wohnen. Ja. Eigentlich schaffen sie es nicht. Ja. Und das ist schon, also das ist, du hast halt immer überall die gleichen Probleme. Ja, das Problem, was ich halt. Wir klagen ja, also Miete geht noch oder so, aber man muss halt schauen, wie lang. Aber als Mittelschicht, was wir ja sind, spürt man es schon, wenn man sich so umguckt, was man da eigentlich theoretisch tun müsste, wenn man mal was kaufen möchte oder so. Ja, und du kannst es halt nicht leisten. Und das geht halt einfach nicht mehr. Ja. Aber das ist schon. Zumindest nicht in der Stadt. Nee, das ist eigentlich schon traurig irgendwie, dass es nicht geht. Jo. Gut, ich will jetzt auch ehrlich gesagt kein Haus kaufen. Ich hätte da viel zu viel Schiss vor. Ja gut, aber das ist ja nur dahingestellt. Ob du das jetzt willst oder nicht, ist ja wurscht. Ja. Du kannst es eh nicht. Ist dir die Entscheidung abgenommen. Schon. Also du kannst es schon, aber du musst halt blechen, dass es kracht. Mhm. Und lang. Und so lang. Ich hätte ja immer noch die Vision, dass, okay, wenn man es sich in der Stadt nicht leisten kann, dann irgendwie vielleicht so als Kommune irgendwo im Umland. Mhm. Das fände ich ja schon mal cool. Ich habe letztens auf der Hochzeit, auf der ich war, eine kennengelernt. Die lebt in Leipzig, in der Kommune. Die haben das ganze Haus. In Leipzig in der Stadt oder ein bisschen außerhalb? Das habe ich jetzt nicht so genau gefragt. Aber die haben da das ganze Haus. Und naja, das ist halt, denen gehört das ganze Haus halt eine Kommune. WG 2000. Mhm. Mhm. Blumentopf, ne? Ja. Die haben es in Freising gemacht. In Freising war das so. Aber da war es ganz schön ranzlig, zumindest in einem Zimmer. Das war das. Wie haben sie es genannt? Ich weiß nicht mehr. Fitnessraum oder so. Studio. Wie auch immer. Ja, aber vereinzelt, glaube ich, gibt es diese Projekte noch. Da wohnen jetzt auch nicht nur Studenten drin oder sonst irgendwas. Das gibt auch zwei Familien. Die sind nicht ganz so kommunenartig. Also bei denen ist die Tür halt auch eher also Privatsphäre zu. Bei den anderen, die sehen es halt ein bisschen locker. Das bedeutet, eigentlich ist jedes Zimmer für jeden zugänglich. Aber ich glaube, bei einer Kommune geht es ja viel darum, du suchst dir ja die Leute aus, mit denen du lebst. Und dann lebt man halt so vor sich hin. Und man stürmt nicht einfach bei dem anderen so rein und sagt jetzt übrigens, mein Zimmer ist verdreckt. Ich hänge jetzt erstmal bei dir rum, bis sich es bei mir irgendwie erledigt oder so. Nein, ist bei mir erledigt. Ist auch ja. Ja, man muss es ja nicht gleich zur freien Liebe Hippie-Kommune ausarten lassen, aber da, sozusagen, komm, wir nehmen uns halt so einen Bauernhof da irgendwo in Hinterdupfing. Ja, aber das ist genau das Problem. Leute, die da mitmachen wollen, also die wollen das. Das ist genau das Problem. Deine Frau gefällt mir ganz gut. Naja, wie nennt man das? Der Bruder von deiner Freundin zum Beispiel, der hatte ja auch mal quasi so eine Idee. Die haben ja auch so einen Verein gegründet. Mhm. Ich war da relativ nahe dran, weil ich einen dieser Mitbegründer öfter mal hier vor der Tür hatte, der mich dann vollgeschwatzt hat. Längere Zeit, deswegen habe ich da tiefe Einblicke. Und wenn man dann mal so mitkriegt, dann ist es schon schwierig, weil genau die Leute, die du dafür akquirieren kannst, sind schwierig. Mhm. Also die lassen sich halt auch. Da gibt es einen geilen Film. Die lassen sich auf nichts ein. Sommer in Orange von Markus Rosenmüller. Ja? Super. Sind das auch solche Leute? Ja, so eine Backwaren-Sekte. Ja, ich glaube, dein Bruder hat auch dann irgendwann mal so die federführenden oder sonstigen Geschäfte abgegeben, weil er gemerkt hat, das ist genau das Problem mit den Leuten. Du hast halt, ja, die sind halt einfach zu. Ja, ich habe dann halt Hare Krishnas auf der Straße singen hören. Habe ich auch. Da war ich unterwegs. Wo war ich? Genau, ich habe noch eine Fliege gekauft für die Hochzeit, weil ich meine nicht mehr finde nach dem Umzug. Und da standen die direkt am Marienplatz und haben megamäßig abgeharret. Und ich war so erstaunt, weil die waren jetzt alle nicht so alt. Also die waren so durchschnittlich, so, ja, so genau. Mitte 20. Da haben wir die gleichen gesehen. Ja, das waren bestimmt diese gleichen. Mitte 20 bis Ende 30. Da frage ich mich, wie akquirieren die sich so gegenseitig? Also, die haben halt so Bootcamps, ja? Da werden die Kinder mit 2 Jahren reingesteckt. Wahrscheinlich. Das fand ich echt faszinierend. Wie diese Leute, also naja, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema über, oder? Ja, jetzt wird es ziemlich moralisch. Ui, ich sehe schon. Ah, ich bin ja hier heute voll auf dem Moral-Ding. Horst Seehofer, unser Landesvater und Arsch der Nation, scheißt auf die Moral und beschwert sich. Nicht nur er, oder? Ja, die ganze CSU. Mhm. Und beschwert sich nämlich, dass es ja nicht sein kann, dass hier unser Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Waffenexporte stärker regulieren möchte und stärker einschränken möchte, weil es geht ja schließlich um Arbeitsplätze in der Rüstungswirtschaft. Und die sind vor allem in Bayern. Krauss-Maffei. Genau. München-Allach. Sämtliche Tochterfirmen von Siemens. Fährt jetzt hier gerade tatsächlich? Ah, nee, vorne. Da geht er. Da hat wahrscheinlich die Polizei gehört, dass ich Horst Seehofer beschimpft habe. Das kann gut möglich sein, ja. Da muss man vorsichtig sein. Genau, und gleichzeitig versucht Sigmar Gabriel in möglichst populistischer Manier jetzt so ein Rüstungsgeschäft gegenüber den Russen noch so in letzter Sekunde einzudämmen. Die wollten irgendwie so ein Lageüberwachungszentrum für irgendwie so Panzereinsätze nach Russland liefern. Ist wohl auch größtenteils schon abgeschlossen, aber jetzt will irgendwie Sigmar Gabriel spielt sich da auf als großer Menschenfreund und meinte doch, also hier da müssen jetzt mal die wirtschaftlichen Interessen zurückstehen. Hier geht es schließlich um Menschenleben. Ich halte das für populistischen Schwachsinn, ja, weil während die Israelis den Gazastreifen bombardieren, da haben wir ja auch eine Menge an Rüstungsexporten und hier auch diese ganzen Deals, die da irgendwie mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate, da finde ich jetzt auch nicht, dass sich Herr Gabriel da als großer Menschenfreund immer Ja gut, das meiste, das muss halt so gut halten, das meiste an Waffendeals und so weiter, an Rüstungsdeals ist ja, sag ich mal, bevor er wieder in die Regierung kam, gelaufen. Ja, okay. Aber ich finde es auch, es passt halt gerade gut rein, ja, denke ich, für ihn. Ihm läuft das halt gerade gut rein. Es ist halt momentan so ein bisschen populär, dass man gegen Russland Stellung bezieht und der versucht das jetzt gerade so ein bisschen zu profilieren. Mhm. Ich weiß generell, das Thema Waffenexporte finde ich es ist sehr zwiespältige Meinung habe ich dazu, ja. Auf der einen Seite sage ich natürlich, ist das ein wichtiger Wirtschaftszweig für Deutschland. Auf der anderen Seite, ja, ist das halt Geschäft mit Tod, ja. Und der Punkt ist halt, wenn es Deutschland nicht machen würde, würden halt die Amerikaner noch mehr verkaufen, so ungefähr, ja. Das ist, ich weiß es nicht, ja. Ja, ja. Aber irgendwer muss ja sagen, ich mache das nicht. Sonst ja, aber dann ist es für niemand, ich mach's nicht. Aber dann ist es für mich irgendwie, für mich fehlt da so die Konsequenz. Entweder müsste man sagen, man boykottiert das prinzipiell als Land oder als Regierung. Mhm. Und dann darf man nicht nur, weil da jetzt gerade mal irgendwie eine Krise aufflackert, sagen, ich unterstütze das nicht. Mhm. Sondern müsste halt Konsequenz sagen. Aber Konsequenz hast du ja bei der Regierung nie. Ja, deshalb finde ich, das ist so scheinheilig. Ja, ja, klar. Das ist ja wie mit Atomindustrie. Oh, Fukushima, jetzt ist scheiße. Davor war es cool. Trotzdem ist der Atomausstieg was Gutes. Egal, ob es jetzt scheinheilig ist oder nicht. Ist richtig. Aber wie gesagt, also Konsistenz oder so hast du halt nie in der Ansicht einer Regierung. Weil die wählst du ja, wechselt sich sowieso dann. Im Optimalfall ist das ein demokratischer Prozess und Demokratie heißt halt Mehrheiten finden. Ja. Und die wechseln halt immer. Die wechseln, ganz genau. Die verändern sich. Ja. Was ist denn eure Meinung dazu? Also würdet ihr prinzipiell Waffenexporte aus Deutschland, egal in welches Land auch immer, boykottieren oder verbieten lassen? Oder sagt ihr, nö, schon okay? Ja. Ja. Ich muss ja hier sozusagen meine Rolle als linkes Gewissen dieses Podcasts. Ja, als linke Zecke. Die linke Zecke. Fischi, die linke Zecke. Ja, also ich finde es, mal ganz ehrlich, wie sind die Wirkungsketten? Hm. Wieso kann überhaupt dieses Waffenproduzieren funktionieren, indem Leute diese Waffen verwenden. Ja? Ja, ja. Also Waffen produzieren heißt letztendlich an Krieg profitieren. Da müssen wir nicht dran vorbeireden. Das bedeutet, ist wenn kein Krieg, dann auch keine Wirtschaft mit Waffen. Genau. Also musst du eigentlich den Krieg provozieren, damit du auch mit Waffen Geld verdienen kannst. Sonst lohnt sich das Geschäft nicht. Richtig. Und deswegen und das kannst du sogar steuern. Das kannst du politisch einfach steuern. Und deswegen und ist für mich die Wirkkette ganz klar, wer Waffen herstellt, produziert oder beziehungsweise an den Produktionsbedingungen. Schürt Krieg praktisch. Nee, schürt nicht Krieg, aber profitiert von Krieg. Ja. So. Man muss das ja nicht selber machen, ja? Sondern man profitiert halt davon, dass sich Leute gegenseitig umbringen. Und die Argumentation der Waffenlobby ist ja dann, wir erzeugen Frieden, in Anführungszeichen. Ja, ja. Ja, aber das ist doch scheiße. Das ist scheiße Argumentation. Ich bringe alle um, die mich stressen, dann habe ich Frieden. Das ist halt, das ist natürlich eine einfache Idee. Nee, ich schreck alle ab. Ja, ja. Also ich rüste so weit auf, dass alle so viel Angst haben. Ja, aber, das ist rüsten, aber das ist ja dasselbe Prinzip, wie USA generell lebt mit diesem Bear Arms Act. Ja? Jeder darf eine Waffe kaufen. Das ist ja, die ganze Welt darf Waffen kaufen. Das bedeutet, der eine hat, ich habe mir ein Messer zugelegt, dann legt sich der andere ein größeres Messer zu. Gut, dann brauche ich eine Knarre. Dann kauft der andere oder baut sich eine größere Knarre und so geht es immer weiter. Und deswegen ist ja dieses ist ja eine Art von Wettrüsten, was man ja auch während des Kalten Krieges hatte. Bis man dann irgendwann mal gemerkt hat, okay, irgendwie haben wir es übertrieben. Wir müssen da jetzt Einhalt gebieten und wir müssen uns irgendwie annähern und wir müssen irgendwo einen Konsens schaffen. Damit wir uns nicht, weil da irgendwann mal wird es so kritisch, dass wir es eigentlich gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Was sie ja damals beinahe mal kurz die Kontrolle verloren hätten mit der Kuba-Krise. Und wenn es mal so brenzlig wird, dass eigentlich die ganze Welt dem Abgrund nahe ist, ja, weil nur ein Knopfdruck gefehlt hätte, dass du wahrscheinlich 80% der Region der Welt einfach mal für Jahrzehnte oder noch viel länger kaputt gemacht hättest, da haben sie dann kapiert, okay, jetzt war es blöd. Jetzt schauen wir mal, dass wir es ein bisschen zurückschrauben. Aber im Endeffekt hast du ja immer wieder nach ein paar Jahren dieselben Probleme, wenn es so weitergeht. Du kannst es ja, du hast ja, solange es ein guter Wirtschaftszweig ist, hast du ja immer das Problem, dass halt Leute dran profitieren können, sind sie natürlich auch daran orientiert, dass es genutzt wird. Ansonsten ist es ja uninteressant. Ich brauche ja die Waffe nicht kaufen, wenn ich sie nirgendwo einsetzen kann. Ich lese da lustigerweise bzw. höre gerade zu diesem Thema ein ziemlich reißerischer Roman von David Baldacci, heißt Die Kampagne, wo es auch darum geht, dass Rüstungskonzern, also es ist so eine Side-Story, ein Rüstungskonzern halt auch die Angst vor Russland schürt und dass sich so die Welt so ein bisschen gegen Russland verschwört und mit der Hoffnung darauf, dass Russland wieder verstärkt in Waffen investiert und da eben nicht die Billigwaffen kauft, sondern eben in Hightech-Waffen investiert, die dann dieser Konzern an die verschachert. Ja, klar. Von daher, die Frage ist halt, würde es wirklich funktionieren, müssten sich ja, wenn in dem ein Staat sagt, ich unterstütze das Ganze nicht mehr, bei mir gibt es keine Rüstungsindustrie mehr, das funktioniert ja nicht. Ja. Nee, ist richtig. Aber Deutschland ist ja eigentlich sowieso ein NATO-Land, das ja eigentlich sagt, ich darf mich ja aktiv am Krieg gar nicht beteiligen. Darf ich ja gar nicht, weil ich habe ja schon zweimal in meinem Leben so viel Schlechtes getan. Eigentlich bin ich total raus. Ich will dann anders drauf antworten, weil ich finde nämlich, wenn du so die Frage stellst, Kai, also nicht du, sondern wenn überhaupt Leute die Frage auf die Art und Weise stellen, das halte ich für sehr irreführend, weil das verleitet die Leute dazu, eine Antwort zu geben, die eigentlich in die falsche Richtung abzielt. Also die Frage ist ja eigentlich nicht, verändert sich die Situation, wenn ich etwas nicht tue? Ja? Das ist ja gar nicht ausschlaggebend, sondern die Frage ist, kann ich eigentlich damit leben, dass ich schuld bin daran, dass mit meinen Waffen Leute getötet werden? Mhm. Und diese Frage muss ich eigentlich beantworten, wenn es darum geht, zu bewerten, will ich das oder nicht? Die Frage ist nicht, tut es dann jemand anders? Ja, das mag ja sein, dass es jemand anders tut. Aber sozusagen der eigentlich Knackpunkt ist, ich war es nicht. Hm. Ja? Aber das ist auch so ein bisschen das, was ich sagen wollte. Deutschland will sich ja aktiv am Krieg nicht beteiligen. Wenn... Oh, weiß ich nicht. Also wenn ich mir das mal anhöre, was der Herr Gauck in seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz so der Herr Gauck ist ein Verrückter, der hat eh keine Ahnung. Ja, aber der ist letztendlich der Oberhaupt dieses Staates. Ja, aber der redet viel Blödsinn. Insofern, entscheidend ist ja... An sich ist ja der politische Konsens bisher immer gewesen. Kann sich natürlich auch erinnern, dass man sich aktiv am Krieg nicht beteiligt. Tut man aber dann, wenn man die besten Waffen dafür liefert. Dann bist du aktiv daran beteiligt, weil du tust es, ja. Wenn das deine Waffen sind, dann du kannst nicht sagen, ich bin an dem Krieg nicht beteiligt, wenn du Material lieferst. Mhm. Dann bist du definitiv beteiligt. Du bist aktiv daran beteiligt, weil du die Materialien dazu lieferst, dass andere Menschen getötet werden. Mir ist ja in den letzten Monaten häufig vorgeworfen worden, immer so diese Gutmenschen-Moralkeule zu schwingen. Auch in diesem Podcast. Ja. Ja, und irgendwie stimmt das natürlich auch. Auf der anderen Seite verstehe ich immer nicht, was die Alternative ist. Ja. Also ich kenne tatsächlich viele Leute, Was heißt das? Gutmensch heißt doch eigentlich nur, du laberst immer nur, aber hältst dich dann eigentlich an deine eigenen Statute nicht. Das ist mir ganz egal, wie jetzt die Definition von Gutmensch ist, ja, und was man eigentlich damit meint. Aber was ich, also jetzt mal die konkrete Fragestellung. Ja, also wir kennen schon viele Leute, Johannes, die irgendwie bei IADS arbeiten, die letztendlich davon profitieren, ja, wenn Waffensysteme oder... sag ich mal, Gerät, was irgendwie für Krieg verwendet wird, von der RDS hergestellt wird. Oder mittlerweile Airbus heißen die ja. Airbus Defense and Airspace oder so. Ja, ja. Ja. Werfe ich denen persönlich jetzt etwas vor? Naja, also ganz ehrlich, den konkreten Personen eigentlich nicht. Nee. Aber wenn ich so, ja, auch wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, was ich gerade eben gesagt habe, so Kriegsverdiener, Kriegsprofiteure, eigentlich schon. Ja, also das sehe ich auch immer so ein bisschen, das ist schon schwierig. Und das also ist schon schwierig. Ja. Ich weiß halt irgendwie, in Baden-Württemberg lebt halt eine große Region nur von Walter und Heckler und Koch und so. Mhm. Das ist natürlich ein riesengroßer Wirtschaftszweig, das ist toll, das ist natürlich gut für die Leute, die dort leben, aber in Ordnung finde ich es irgendwie nicht. Ich stand ganz konkret vor der Wahl, ob ich würde halt für die RDS arbeite oder nicht. Und, ich habe allerdings auch eine relativ, sage ich mal, sichere Jobsituation, in der ich bin. Ich habe mich halt dagegen entschieden, ja, weil ich halt gesagt habe, auch wenn ich persönlich jetzt keine Waffen baue, ich möchte halt irgendwie nicht bei einer Firma arbeiten und mit meiner Arbeit irgendwie diese Firma davon profitieren lassen, die auf der anderen Seite dann irgendwie wieder mehr Effizienz durch mich hat, um irgendwie effizientere Waffensysteme zu bauen. Und das finde ich gut, aber das muss halt jeder mit sich selber ausmachen. Genau, mir geht es eben auch darum, ich persönlich würde keinen Porsche fahren, weil der halt Panzer gebaut hat. Er persönlich. Ja. Er hat Panzer gebaut, deswegen möchte ich keinen Porsche fahren. Aber das ist halt albern, weil eigentlich hat die Firma natürlich mit ihm nichts mehr zu tun. Ja. Aber damals war das so. Ja. Aber das bleibt halt für mich so bestehen. Diese Firma ist darauf begründet, auf einen Waffenfabrikanten. Und das bleibt für mich so. Mhm. Und deswegen würde ich den nicht fahren. Und jeder muss halt für sich selber ausmachen, wie weit geht er. Natürlich so ein großes Unternehmen wie EADS oder Airbus, ja, die machen halt im größten Bereich macht halt eigentlich das private Transportgeschäft aus. Mhm. Rüstung nicht mehr, weil sie auch selber merken, Rüstung läuft nicht so gut. Wobei sie natürlich jetzt auch mit dem Privattransportgeschäft momentan Probleme haben. Aber wie auch immer, das fahren sie zurück. Aber jeder muss das halt für sich selber ausmachen. Muss halt sagen, möchte ich für einen Konzern arbeiten, der irgendwie auch unter anderem Waffen produziert oder nicht? Und wie weit fühle ich mich selber dann dafür verantwortlich? Ich sag halt, also ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen extremer wahrscheinlich als andere, aber ich mache jetzt persönlich da keinem wirkliche Vorwürfe, weil ich halt, ich weiß nicht, also auch während dem Studium, ich habe in Baden-Württemberg studiert, ich habe da auch einen kennengelernt, der kommt halt da aus dem Dorf, wo halt Walter produziert und da gibt es auch Heckler und so. Ich meine, das ist eine Riesenregion eigentlich, die eigentlich komplett nur davon lebt und die leben davon unheimlich gut, ja. Es ist eigentlich irgendwie auch, ja, das ist halt so ein bisschen ambivalent, das ist halt schwierig, ja. Du kannst halt sagen, es ist toll, dass da so viele Familien aufwachsen können und die können da leben, ja. Also die können alle irgendwie 3 Kinder produzieren. Andererseits werden aber in Afrika währenddessen 6 Kinder niedergeschossen, mhm, weil es eine Waffe von denen gab oder so. Ja, das ist halt dann immer, der eine sagt halt, ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, weil das weiß ich ja nicht, wie das da hingekommen ist und bla bla bla, das ist ja alles illegal. Aber eigentlich schuld ist halt die Waffe, die produziert wurde. Das ist halt die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ja. Ist es wirklich, man sagt ja immer, Gelegenheit macht Diebe, ja, machen Waffen Mörder. Ja, oder wäre es ja halt so, dass wenn, ja, nee, das ist halt für mich die Frage, mhm, wenn es halt keine Kalaschnikow oder kein Sturmgewehr wäre, würden sie sich dann nicht vielleicht mit Stöcken und Äxten die Köpfe einhauen? Sie würden es versuchen, aber sie hätten es nicht so leicht. Einfaches Beispiel, ja, USA. Wie viele vollautomatische Waffen sind da im Umlauf? Wie viele normale Waffen hat da jeder im Haushalt? Ich glaube im Durchschnitt 3 bis 7 oder so, aufgerechnet auf die ganze Bevölkerung. Manche haben gar keine. Also wie viele Waffen sind da im Umlauf? Und wenn du mal siehst, wie viele Menschen dort umgebracht werden, im Vergleich zu anderen Ländern, in denen härtere Waffengesetze sind, das bedeutet ja eigentlich, da siehst du ja direkt in Relation, was das bedeutet. Waffen da ja, viele Tote. Waffen da nein, wenig Tote. Weil es einfach nicht so einfach ist, jemanden umzubringen. Du kannst halt mit einem Stock jemanden nicht so schnell umbringen, als mit einer Pistole. Die Hemmschwelle. Nicht so viel... Es geht einfach nicht so schnell. Ja. Es geht einfach nicht so schnell. Also so ein Amoklauf, genau, bist du da halt. Ja, und du musst erstmal irgendwie den Mut haben oder irgendwie die Kraft haben, jemanden mit einem Baseballschläger den Schädel einzutrümmern. Und nochmal, ich halte das nicht für die relevante Frage. Darum geht es nicht. Doch, das heißt doch Waffe ja oder nein? Nein, ja. Ja, aber nochmal, aber die Frage, die da gestellt hat, basiert ja immer darauf, wenn ich es nicht tue, dann macht halt jemand anderes. Das heißt, es ändert am Ergebnis nichts. Aber das hat nichts damit zu tun, wie du selber dein Verhalten bewertest. Ja? Also es mag ja sein, dass jemand einen anderen umbringt, aber es ist halt einfach, das ist nicht der Punkt, auf den es ankommt. Der Punkt, auf den es ankommt, ist, bist du derjenige, der den anderen umbringt? Oder der es ermöglicht, dass der andere umkommt? Mhm. Ja? Also um das nochmal ganz klar zu sagen, ja? Die Frage, die... Also du siehst eine Mitschuld des Waffenproduzenten immer zwangsläufig. Immer zwangsläufig, weil die Frage, die du eigentlich stellst, Kai, ist, nehmen wir an, es gibt einen Toten, der ermordet wird. Der ermordet wurde, ja. Der ermordet wurde, genau. Und jetzt stell dir vor, du bist derjenige, der den ermordet, oder jemand anderes ist derjenige, der den ermordet. Ist doch eigentlich egal, oder? Weil tot ist der ja sowieso. Das finde ich überspitzt. Ja, natürlich ist das überspitzt, aber letztendlich ist das genau auf dem Punkt, auf den es hinausläuft, wenn man sagt, na, wenn ich die Waffe nicht herstelle, stellt sie jemand anderes her. Siehst du das so extrem, ja? In letzter Konsequenz geht es halt wirklich, also es geht letztendlich, und man kann ja diese Diskussion, die muss man ja nicht mit Waffen führen, ja, sondern eigentlich ist es ja, wenn du es auf eine abstrakte Ebene heben willst, ist es ja eine Frage von, welche Auswirkungen hat eigentlich mein Handeln auf die Welt? Hm. Ja? Also so eine wirklich tief moralphilosophische Frage, die dahinter steckt. Wenn ich diese Frage aber nicht korrekt stelle, dann verleite ich halt die Leute dazu, die falschen Antworten zu geben. Und ich glaube halt, dass diese Aussage, naja, das Böse in der Welt ist halt vorhanden, ob ich das tue oder jemand anderes, ist doch dann egal, wenn man das so ausdrückt, dann sagen die Leute, nee, das stimmt nicht. Mhm. Ja? Und wenn man das halt auf Waffen bezieht, dann finde ich halt einfach diese Frage, naja, die Leute bringen sich doch sowieso um, ob jetzt mit Heckler und Kochs, mit Kalaschnikows oder mit, keine Ahnung, Giftpfeilen aus dem Urwald, ist doch ganz egal. Ja, das ist schon irgendwie eine Frage, die man fragen kann, aber meines Erachtens nicht die relevante Frage und auf die Frage, auf die es hinauskommt, wenn man das Ganze tatsächlich ethisch und moralisch bewertet. Und natürlich kann man argumentieren, dass man ja selber nicht abdrückt. Mhm. Aber das ist halt dann eine Verantwortung zweiter Ordnung. Und die Frage ist halt immer, welche Ordnung möchte ich eigentlich? Welche Ordnung ist für mich noch relevant für meine Entscheidung? Ja, ja, aber da muss man, das ist halt jetzt der Punkt, und da muss man wiederum dann differenzieren zwischen der Entscheidung eines Einzelnen, der dann vielleicht so denken kann, wie du das jetzt tust, und der Entscheidung eines Staates, ja. Weil da eben wieder die Mehrheit entscheidend ist, ja. Also ja. Ich finde halt, mir fehlt da, wie gesagt, die Konsequenz, ja. Das ist auch innerhalb einer Legislaturperiode schwankt ja die Einstellung zu solchen Themen auch immer gravierend. Also man kann natürlich sagen, das ist natürlich, hängt natürlich immer gerade davon ab, wie wer eine Regierung ist und so weiter, aber selbst innerhalb der Legislaturperiode gibt es ja einmal so die Aussage, einmal andersrum, ja. Selbst von gleichen Politikern, ja. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn der Sigmar Gabriel im nächsten halben Jahr dann wieder irgendwelche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien oder so oder wieder oder wo auch immer hin, dann wieder absegnet. Ja. Klar, wenn die halt für ein paar Milliarden einkauft. Ja, ja, eben. Das ist, für mich ist das zumindest auf politischer Ebene reiner Populismus. Mhm. Das hat nichts mit Moral zu tun. Sondern das ist gerade das, was irgendwie, was der einzelne Politiker glaubt, was gerade gut ankommt in der Bevölkerung. Ja, klar. Also Politiker sind da sowieso, glaube ich, immer relativ, also zumindest Spitzenpolitiker, sind da relativ wendehalsig. Die richten sich natürlich nach dem, was gerade in der Bevölkerung Common Sense ist, weil das sichert ihnen ihren Arbeitsplatz. Deswegen glaubt ihr denn, glaubt ihr denn, dass momentan ein Großteil der Bevölkerung die Entscheidung, keine Waffen nach Russland zu exportieren, befürwortet? Die Bevölkerung? Da gar keine, ja, ich habe gar keine, da gab es bestimmt Umfragewerte, oder? Ich habe es gar nicht verfolgt. Hast du da was gesehen, Jan? Wüsste ich jetzt nicht. Also du weißt es auch nicht, ja? Nö, ich... Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ihr befürwortet es aber beide, dass es keine Exporte gibt momentan. Ich bin der Meinung, dass man als Unternehmen und als... Ja, ich möchte das jetzt nicht auf einzelne Individuen unterbrechen, aber ich bin der Meinung, dass man als Unternehmen nicht von Krieg profitieren sollte. Ja? Und natürlich bin ich da inkonsequent und ich meine, letztlich sind wir alle immer inkonsequent, aber in dieser Frage ist sozusagen die Inkonsequenz noch am allerstärksten sichtbar, ja, weil es immer um diese maximal moralische Fragestellung von Tod oder Leben geht, aber wie gesagt, ich will das nicht einzelnen Leuten irgendwie anrechnen und kann das auch nicht, weil ich habe so mein Problem, irgendwie dem einfachen Menschen von nebenan irgendwie moralische Verwerflichkeit vorzuwerfen. Das mache ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn es um Entscheidungsträger geht und Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, ich halte es für grundsätzlich falsch, Gewinne und Geschäfte mit Krieg zu machen. Mhm. Also ich würde es sehr begrüßen. Und ich sage das übrigens tatsächlich als jemand, der in einer Firma arbeitet, die sehr wohl auch Investments auch in Rüstungsfirmen tätigt. Ja? Also ich zum Beispiel habe selber schon den Handlungsauftrag gegeben, Anleihen und Aktien von EADS zu kaufen beispielsweise. Ja? Mhm. Ich fände es trotzdem sinnvoll, wenn wir uns als Gesellschaft und als Staat und wenn sich auch Unternehmen hinstellen würden und sagen, wir machen keine Geschäfte, wir wollen nicht profitieren von Geschäften mit Krieg. Und zwar irgendwie bis zur dritten, vierten Ordnung, weil ich meine, letztendlich ist die ganze Welt miteinander verbunden, das hört sich jetzt tatsächlich schon wieder so ein bisschen nach Hare Krishna an, ja? Aber ich meine, letztendlich kannst du halt diese ganze Beziehungen gar nicht so entflechten. Ja? Auch ein, keine Ahnung, ja? Jemand, der bei Siemens gearbeitet hat und jetzt vielleicht selber nie Waffen hergestellt hat, ist halt aber halt doch irgendwie über die fünfte, sechste Ordnung dann doch irgendwie mit Überwachungsregimen und keine Ahnung was verbunden. Und da hört dann irgendwann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Sinnhaftigkeit auf von dieser moralischen Keule, die man schwingt. Mhm. Ja, wenn man existiert, hat man halt einfach Einfluss auf die Welt um einen herum. Mhm. Ja, schwieriges Thema. Ist ein schwieriges Thema. Sehr tiefgreifend. Ich trage mich gerade mit dem Gedanken, ich hätte irgendwie total Lust auf so einen Freizeitmobil. Also irgendwas, wo man... irgendein Fahrzeug, also so der Klassiker, so ein VW-Bus. Ja. Irgendwie so irgendein Auto, wo du halt am Wochenende relativ unkompliziert einfach einen Schlafsack, eine Matratze oder irgendwas reinschmeißt und kannst damit irgendwo mal übers Wochenende irgendwo hinfahren, ohne dass du jetzt gerade ein Hotel brauchst oder sowas. Ja. Habt ihr euch schon mal mit diesem Gedanken beschäftigt? Also wäre das etwas, was euch reizen würde, praktisch so einen, also oder mögt ihr diese Art von Urlaub? Will heißen, irgendwo an Campingurlaub oder sowas, oder ist das gar kein Thema für euch? Also Zelten mag ich nicht mehr so. Habe ich früher öfter mal gemacht, als ich jünger war, aber ja. Mittlerweile. Ich weiß nicht, da bin ich zu bequem geworden. Das ist halt, ich eigentlich auch, ja. Ich hüpfe halt dann, also es muss auch keine tolle Unterkunft sein, aber zumindest halt irgendwo im Bett. Und da penne ich dann. Zelt und so, bin ich irgendwie nicht mehr so dafür. Aber Jens, du? Also. Oh, jetzt muss er weit ausholen. Vielleicht ist es einfach die Menge an Bier, die mich so rätselig macht. Ich glaube, da hole ich mir noch ein Bier, wenn der noch so lang schwafelt. Ja, ich habe gerade einen ziemlich langen Monolog gehalten. Also, ja, ich würde es tatsächlich unglaublich gerne machen. Auch zelten und wir waren ja jetzt auf Sardinien im Urlaub und haben, wenn wir an den Strand gefahren sind, da gibt es dann ganz, ganz viele Leute, die mit so einem VW-Bus oder in so einem Campingmobil an den Parkplätzen am Strand eben sich einen Sonnenuntergang anschauen, dann gemütlich was essen und die Nacht da irgendwie in ihrem VW-Bus schlafen und am nächsten Morgen ins Meer springen und noch 2 Stunden am Strand rumhängen und dann weiterzuckeln. Finde ich total geil. Voll. Muss ich auch gar keinen Strand haben, sondern einfach nur einfach zu sagen, komm, Freitagabend, wir setzen uns irgendwie um 6 ins Auto in den VW-Bus. Packen unsere Sachen und am nächsten Morgen sind wir irgendwie am Fuße von Berg XY, steigen um 6 irgendwie auf den Berg hoch, sind um 9 oben am Gipfel, genießen die Aussicht, bevor die anderen Spacken alle kommen und den Rest des Tages verbringst du dann an irgendeinem Fluss oder See mit Baden und rumhängen und chillen. Finde ich eine total romantische Vorstellung, würde ich gerne haben, aber, jetzt das große Aber, ich glaube, mir würden dann die Leute abgehen. Also ich möchte eigentlich meine Wochenenden schon auch gerne irgendwie in Gesellschaft verbringen. Mhm. Und das heißt, du brauchst irgendwie Leute, mit denen du das machen kannst. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich diese kurzen Wochenendausflüge allein mit Familie so gern tauschen würde gegen die kurzen Wochenendausflüge mit Familie und Freunden, Verwandten und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass du dann irgendwie so einen tollen T5 irgendwie vor der Tür stehen hast mit Campingausrüstung und Pipapo, wo du es dir auch relativ gemütlich drin machen kannst. Und dann nutzt du das Ding nicht. Mhm. Ja. Weil du so im Alltag gefangen bist. Mhm. Ich hatte mir zum Beispiel auch mal überlegt, und Freunde von uns haben das auch vor kurzem gemacht, so ein Ferienhaus. So, ja, nichts Großes, aber halt so im nirgendwo. Irgendwo, weißt du, so in Niederbayern an irgendeinem See, wo man ein bisschen einen Garten hat oder direkt an einem See ist und dann halt einfach irgendwie den Sommer so verbringen kann und im Winter vielleicht auch noch so ganz nett. Keine Ahnung, Wochenende. Mhm. Aber ganz ehrlich, dann bist du halt dort und bist halt fernab von Freunden und so. Und du musst halt auch ja, immer. Du weißt ja immer das Gleiche, genau. Das ist ja genau der Punkt, das ist immer das Gleiche. Ja. Also wir hatten, Ferienhaus-Thema. Ja, genau, Ferienhaus-Thema. Da waren wir waren früher als Familie, waren wir immer im Zillertal. Da hatten wir halt so eine Berghütte, was eigentlich recht geil ist. Aber dadurch, dass du die hast, bist du immer da. Musst auch immer dahin. Mhm. Und da sind auch immer dieselben Leute dann da. Also du hast halt auch, du musst dich auch irgendwie drum kümmern irgendwie. Und irgendwann hatten wir natürlich als Heranwachsende auch keinen Bock mehr und dann nervt es dich auch wieder. Und das ist, glaube ich, mit diesem Bus, also wenn du dir dann auch so einen Bus anschaust, der steht ja die meiste Zeit eigentlich nur rum, weil in der Stadt kannst du nicht fahren. Also das lohnt sich nicht. Das bringt ja auch nichts, weil du nirgendwo parken kannst. Ja, wobei ich halt sage, so einen T5 ist natürlich, den könntest du auch als Daily Driver benutzen. Ja? Das ist ja für mich so ein Wohnmobil in klassischer Ausbauweise. Nee, das ist für mich nie ein Wagen. Nee, ja. Aber zum Beispiel, gibt es ja auch, wenn du, solange du, sag ich mal, nur ein Pärchen bist, könntest du auch mit so einem VW Touran, da gibt es auch Ausbaumöglichkeiten, dass du dir ein Bett und so rein hast. Okay. Würdest dann ja auch, das ist dann aber, ist dann halt wirklich nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Ist dann halt nicht so, dass du dich da tagsüber drin aufhalten kannst, wenn schlechtes Wetter ist. Das brauchst du ja auch nicht, weil wenn schlechtes Wetter ist, dann musst du sowieso nicht zum Campen fahren. Ja, dann lässt du es halt einfach sein. Ja. Also Kai, um das vielleicht nochmal kurz zu beantworten, an deiner Stelle würde ich das sofort machen. Also so ohne Familie und sag ich mal mit, ich meine, du kannst ja im Grunde genommen tun lassen, was du willst. Ja. Also ein befreundetes Pärchen von uns, die sind beide Psychologen in medizinischer Ausbildung, die haben sich so einen alten VW-Bus gekauft. Da muss man natürlich auch ein bisschen Bock haben, dass man sich auch manchmal irgendwie mit dem Ding rumstreiten muss, weil es halt nicht immer so will, wie es will. Aber die nutzen das oft. Die fahren halt dann irgendwo hin an irgendeinen See und dann hüpfen die da rein. Und wenn es dann zurück irgendwie 2 Tage länger dauert, ist auch nicht schlimm. Und das geht halt alles, wenn man ungebunden und ungezwungen ist. Da kann man das schon mal treiben lassen. Einfach so. Und das ist gut. Da finde ich das auch in Ordnung. Da würde ich das auch machen. Aber für alles andere bin ich heutzutage irgendwie zu bequem. Ist mir zu anstrengend. Aber um auf das Thema nochmal kurz zurückzukommen mit dem Bus, da gab es ja mal bei euch auch mal so eine Überlegung, was ist eigentlich aus dem Bangbus geworden? Ich sehe gerade diese Gruppe bei Facebook, die gibt's noch. Echt? Ja, und das, der letzte Eintrag war vom Tu im Juni 2012. Ja. Also der Bus ist wohl tot, er wurde verschrottet, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht mehr drin. Wie, du bist in der Gruppe? Ich habe mich verabschiedet. Du hast dich verabschiedet, weil du so sauer warst über die Organisation und dass nichts vorangegangen ist. Ja, ich glaube, diese Gruppe gab es 2 Jahre lang, es wurde versucht, einen Gemeinschaftsbus, der ja eigentlich schon da war. Also der Bus hat existiert. Mhm. Diese Gruppe hat versucht, einen Gemeinschaftsbus auf den Weg zu bringen, dass jeder damit quasi fahren kann. Mhm. Jeder beteiligt sich mit einem geringen, also ich meine, die Kosten waren überschaubar, Teil daran. Aber es hat einfach über 2 Jahre lang nicht funktioniert. Es ist nie was konkret. Was war die Idee dahinter? Die Idee dahinter, ein Freund von uns hat so einen uralten, was weiß ich, Transporter-Lieferwagen. Das war ein Mercedes-Lieferwagen. Genau. Mercedes-Lieferwagen. Genau. Und wir hatten irgendwann mal die Idee, dass wir da einfach den Innenausbau so weit basteln können, dass wir das Ding eben zum Kurzurlaub, Campingurlaub, weißt schon, du kannst hinten irgendwie eine Matratze reintun und kannst dann darauf pennen. Und Matratze gab es sogar schon. Ja, Matratze kannst du immer schnell reintun, aber halt das einfach ein bisschen schöner zu machen und dann eben das Ding also als Campingbus herzunehmen. Hm. Ist dann letztendlich gescheitert daran, dass wir halt alle Vollzeit arbeiten und keine Zeit und irgendwie nicht genug Motivation fanden, dieses Ding in Eigenregie irgendwie zu auszubauen, ja. Aufzuwerten. Okay. Genau, ja. Nee, aber also wie gesagt, ich find sowas eine coole Sache. Wir gehen jetzt am nächsten Wochenende auch zum Campen ins Altmühltal. Mhm. Ich hoffe, das Wetter hält. Das heißt, wir, also ihr drei? Mit Freunden. Auch okay. Mit Kind. Also 3+3 sozusagen. Ja. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie eigentlich die Wetteraussichten derzeit aussehen. Hm. Sieht nicht so gut aus. Also für mich, ich spiele ja nur mit dem Gedanken und ich weiß gar nicht, ob es Camping, ich war jetzt jahrelang nicht campen, ob ich überhaupt noch so geil fände, ja. Aber ja. Wieso, wenn du Bus hast, ist es doch nicht wirklich campen. Das Einzige, was du am Bus nicht hast, ist ein Bad. Ja? Also du musst zum Kacken entweder irgendwo dich an einen Baum lehnen oder halt irgendwo was finden. Ja? Ja. Und du kannst halt jetzt nicht duschen am nächsten Morgen, nachdem du aufgewacht bist, aber ich glaube, da wird man gerade noch drüber hinwegkommen. Und du hast halt jetzt keine Küche. Ja? Ja, aber du kannst halt in dem Ding total gemütlich pennen. Ja? Weil du kannst dir da halt einfach eine Matratze reinlegen oder was weiß ich, und du machst dir noch einen Kocher rein, irgendwie so einen Gaskocher und fertig ist die Wurst. Das ist noch nicht mal das gar nicht, weil du kannst ja irgendwo, kriegst du immer was. Ja, im Zweifelsfall holst du dir halt irgendwie beim Kiosk an, warum so eine Currywurst. Genau. Also, und das reicht ja. Du kannst ja auch so einen mobilen Gaskocher. Ja. Nee, aber selbst das, ich meine, man fährt ja mit so einem Bus, fährst du ja nicht komplett ab der Zivilisation irgendwo hin und bleibst dann eben nirgendwo hängen, sondern du fährst ja irgendwo hin, wo es dir taugt. Und da, wo es einem taugt, ist es ja immer so ein bisschen ausgebaut. Das bedeutet an irgendeinem See oder in irgendwelchen Bergen oder sonst irgendwo. Und da gibt es ja immer eine Möglichkeit, was zu essen zu kaufen oder sonst irgendwas. Und insofern braucht man ja dieses richtige, also den richtigen Campingausbau in so einem Bus braucht man nicht unbedingt, also mit so einem Extra-Kocher oder so. Ich würde mir da auch das gar nicht antun, weil da müsste ich ja davor auch noch irgendwie Vorräte einkaufen, die ich dann irgendwie auf diesem Mini-Kocher... Nee, ich finde auch, das Schöne ist ja eigentlich dieses Spontane. Ganz genau, dann kannst du einfach losfahren und weißt, okay, ich muss mir nicht irgendwie abends noch um eine Unterkunft kümmern, sondern ich hole mir halt irgendwo da nebenan, gehe ich halt ins Restaurant und esse einen Schnitzel oder eine Pizza und danach sitze ich vor meinem Bus, mache eine Kerze an, trinke noch ein Glas Wein und gehe dann pennen. Das ist ja das Schöne eigentlich, dass man halt keinen Aufwand hat eigentlich. Weil dieses richtige Campen ist ja voll mit Aufwand verbunden. Da musst du ja alles um dich um alles kümmern. Und das wäre ja bei so einem Bus, wenn du halt sagst, irgendwie spontan rausfahren, eben mit ganz wenig Aufwand verbunden. Und das ist ja das Schöne. Ja, das einzige Blöde an so einem Bus ist natürlich, blöde bei den VW-Bus, die sind ja unbezahlbar teuer, ja. Also wenn du irgendwie einigermaßen ein Modell hast, was nicht älter als 10 Jahre alt ist, weil wenn du selbst nicht so der Schrauber bist, dann unter 15.000, 20.000 Euro geht ja gar nichts. Ja. Kai, was würdest du denn mit dem Ding tatsächlich machen wollen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist eher so eine fixe Idee, ja. Die Idee wäre einfach irgendwie... Dass wir mit dem Kai einfach mal... Ach, dass wir mit dem Kai weißt du, dass wir einfach mal hier irgendwie kommen, wir fahren mal eben an den, keine Ahnung... Irgendwas sehen. See XY. Ja, ja, genau, das wäre auch die Idee. Das grillen irgendwie alles gemütlich. Ja, das ist ja auch genau... Am nächsten Mittag fahren wir wieder nach Hause. Das ist ja genau das, was man mit so einem Bus machen sollte oder machen könnte. Ja, oder dass du halt freitags abends sagst, hier, ich brette jetzt runter Richtung München, mache einen Zwischenstopp irgendwo und dann fährst du von da aus weiter. Was weiß ich, sammelst den Jens ein oder dich und dann fahren wir halt nochmal weiter, mal eine Übernachtung und fahren sonntags wieder zum Machen. Wir machen gleich was vom See. Ja, so ja. Und ich sage halt, deshalb, ich bin momentan am Liebäugeln mit so einem VW Touran. Ich werde mein Motorrad ziemlich sicher verkaufen und dann brauche ich ein anderes Spielzeug. So. Wenn ich jetzt halt überlege, ob ich mir als Zweitwagen so einen VW Touran Familienkutsche zulege, weil da kannst du jetzt hinten ganz schön ausbauen, den du so reinsetzen kannst. Da hast du ein relativ breites Bett und auch so einen Unterbau, wo du dann praktisch wie so Schubladen drin hast. Und es reicht mir eigentlich. Ja, und auch für zwei Personen reicht es vollkommen. Mhm. Klar, ein VW-Bus wäre cooler, ja, aber so einen VW Touran kriegst du einen, der so 6-7 Jahre alt ist, mit unter 100.000 Kilometern schon für unter 10.000 Euro. Dann hast du wirklich was Vernünftiges, ja. Mhm. Und das ist halt, meine Angst ist ja immer mit so einem Campingmobil, dass du dann irgendwie mit 80 auf der Autobahn hängst, ja. Weil ich halt einfach, ja, das kann ich halt einfach nicht, ja. Da würde ich wahnsinnig werden. Also, der muss mindestens mal 160, 170 laufen, ja, dass du einigermaßen vorankommst, weil sonst bist du ja mehr Zeit verbringst du auf der Autobahn, als dass du irgendwie die Zeit an dem Ort, wo du sein willst, verbringst, ja. Genau, sowas macht halt nicht Sinn, wenn man jetzt irgendwie erstmal 600 Kilometer fahren muss, um ein Wochenende dort zu verbringen. Mhm. Richtig, richtig. Und deshalb ist so eine Familienkutsche, so ein Van, den du so ein bisschen, oder ein Bus halt, ein VW-Bus, den du zu so einer Art Campingmobil umbaust, für mich zumindest die deutlich bessere Alternative. Ja. Mhm. Also ich werde euch da auf dem Laufenden halten, ob ich mich dazu was durchgerungen habe. Ja. Ich komm dann vorbei, dann machen wir den ersten Podcast Stammtisch-Camp. Ja, spannend. Ja. Wäre ich sofort dabei. Mama. Ja. Ach, ist das romantisch? Das ist total romantisch. Romantisch, ja. Okay. Ich würde sagen, das war doch ein schönes Abschlussthema, oder? Ach, ich dachte, ihr habt mehrere von diesen schönen Abschlussthemen. Hast du noch eine, Kai? Ich bin gerade überlegen, mir ist es jetzt gerade so ein bisschen entfallen, muss ich sagen. Ich hatte aber noch irgendein Thema, aber fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Das Einzige, was ich vielleicht noch als Tipp für die Hörer in den Raum schmeißen kann, wir hatten ja schon mal über das Thema Wandern gesprochen und dadurch, dass ich im Sommer diese Alpenüberquerung mache, gibt momentan eine schöne Sendereihe diese Woche auf Arte. Mhm. Ich habe da jetzt zwei Folgen von gesehen, aber das ist wohl jeden Abend um 19.30 Uhr, nennt sich Wanderlust. Ja. Und es ist ein englischer Journalist, der eigentlich so für Lonely Planet und so weiter unterwegs ist und hauptsächlich in Asien unterwegs ist. Und der hat aber jetzt so eine, ich glaube, 5- oder 6-teilige Serie gemacht, wo er berühmte Wanderwege in Europa beschwandert. Ja. Also von Cornwall in USA, in England, nicht USA. Dann irgendwie so ein Rheinsteig, glaube ich, macht in Deutschland. Ich habe jetzt nur die eine Folge von Cornwall gesehen. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Also kann ich empfehlen, wenn jemand so das Thema Wandern oder sowas interessiert. Das fand ich da ganz interessant, dass man da mal reinschaut, ja. Wie sieht es mit der Vorbereitung aus für deinen... So equipmentmäßig bin ich, glaube ich, mittlerweile habe ich alles zusammen. Ich habe auch, auch eine schöne Anekdote vor, wann war das denn, vor 4 oder 5 Wochen, war ich eigentlich geplant, dass ich übers Wochenende auch in Spanien wäre. Und dann ist mein Flug aufgrund des Wetters ausgefallen. Und dann war das ganze Wochenende irgendwie für die Katz, weil ich ja alles darauf geplant hatte. War ich irgendwie ziemlich genervt und hatte mir unter der Woche noch neue Wanderschuhe gekauft. Jetzt für diese Alpenüberquerung. Ziemliche Stiefel so. Und dann habe ich dann samstags gesagt, fuck it, ich gehe jetzt hier wandern. Einlaufen. Also nicht mal reingepisst. Nee, aber war dann wandern und habe es etwas übertrieben. Bin dann den nahen Höhenweg gelaufen, irgendwie 30 Kilometer an dem Tag. In Summe 1800 Höhenmeter. Ja. Und da konnte ich abends fast nicht mehr laufen. Ja. Da ging gar nichts mehr. In den neuen Schuhen. In den neuen Schuhen, ja. Das war echt eine Nummer zu hart. Aber ich glaube, jetzt sind sie gut eingegangen. Ja. Also ich laufe mir nie Blasen oder sowas, auch da nicht. Okay. Aber es war halt, hat halt echt alles gedrückt und wehgetan. Ja. Und weil die halt ziemlich schwer waren, ja. Mhm. Also, nee, ansonsten Vorbereitung läuft, ja. Also, du wirst uns ja im September Stammtisch hoffentlich davon erzählen. Aber hallo, das werde ich mit Sicherheit tun, ja. Und bis dahin kann man sich ein bisschen Appetit machen, indem man auf Arte Wanderlust schaut, ja. Gibt es auch online zu schauen, glaube ich, die Folgen. Mhm. Hervorragend. Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum September. Genau. Wünschen allen Zuhörern eine gute Zeit bis dahin. Und einen schönen Urlaub, den wahrscheinlich jeder macht. Irgendwann mal im August. Ja, ich bin auf jeden Fall 2 Wochen im Urlaub. Ich nur eine Woche, aber bin auch weg. Eine gute Zeit bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.